Hallo Chris! Hallo Ricky! Ja, Chris, da sind wir zur Nachbesprechung von UFC 166. Geht doch, Ricky. Ich muss dazu sagen, ich beginne die Sendung ähnlich, wie ich die letzte beendet habe, nämlich sehr, sehr müde. Ich bin immer noch gebeutelt von meinem Umzug und ich glaube, das macht auch ein Stück weit sexy, wenn so ein Mann an so einem Umzug zerbricht. Ich glaube wirklich, dass man als weiblicher Zuhörer da wirklich sich so denkt, das ist ein sexy Typ einfach. Ein starker Typ auch. Ja, der verlegt 70 Quadratmeter Laminat und ist danach 5 Wochen auf einer Intensivstation zu besuchen. Das ist ein Typ, den kann ich mir an meiner Seite vorstellen. Man muss ja vor allen Dingen sagen, du hast ja 2x 50 Meter Laminat verlegt. Also du hast jetzt einiges durcheinander gebracht. Ja, okay. Erstens mal, dass es nicht nur 50 Meter waren. Und zweitens, das zweite Mal liegt noch vor mir. Ach so. Es handelt sich dabei allerdings nur um den Wohnraum. Ja, da kommt nämlich jetzt ein unfassbar geiles Heizgerät hin, nämlich eine Heizung, die von unten bis oben, also 2,30 Meter lang ist und so getäfelt ist. Das ist ein unfassbares Ding. Geil, und alles gibt es wie von Apple. Man könnte es denken. Also die hat auch alles hier mit Touch sogar. Kannst du, echt? Ja, kannst du eintippern, wie viel Grad du haben willst, wann du wie viel Grad haben willst, wann du wie viel Grad nicht haben willst. Alles ist unfassbar. Das ist im Endeffekt ist das teuerste in der ganzen Wohnung, glaube ich. Super, na ja. Geil. Ja, klar, man muss sich auch noch was zahlen. Thunderbolt oder noch den 30-Pin? Was? Lightning. Hat das noch Lightning oder den 30-Pin-Geschichte? Das alles Wi-Fi. Okay, schön. Das ist übrigens, Zukunft. Das muss ich aber nochmal sagen, weil ich bin so euphorisiert auch von der Pressekonferenz nach dem Event. Die lasse ich gleich nochmal laufen. Ich glaube, ich lasse sie ab jetzt immer, wenn ich mich zu Hause aufhalte, immer in der Endlosschleife laufen, weil Daniel Cormier ist so ein Sonnenschein. Da möchte ich gar ihn auf seine Arme springen und in den Sonnenuntergang koppeln. Ich finde das so sympathisch, dass du mir dann die volle Aufmerksamkeit schenkst. Aber auch Johnny D. Ich darf ja Johnny D. zu ihm sagen, ist auch so unglaublich sympathisch. Jessica I. Alle so sympathisch. Und dabei ist doch ihr Hauptjob, Menschen einfach unglaublich die Birne einzudähen. Also dieses Geschmatze da im Hintergrund, das geht mir jetzt schon wieder auf den Trichter. Mhm. Aber auch Diego Sanchez. Meine ganze Laune geht wieder in den Arsch. Wegen das ist Geschmatze. Gut. Aber was ich noch sagen möchte, Diego Sanchez konnte ja unmittelbar nach dem Fight reden. Aber jetzt ging's ja, oder? Ich war überrascht. Bei der Pressekonferenz. Ja, absolut. Aber Chris, ja? Hör auf zu schmatzen. Danke. So, ich gehe davon aus, dass wir mittlerweile mehr Leser als Hörer haben, Chris. Wo das haben wir Leser? Bei der Magazine? Verwundern, wir haben schon 30 Abonnenten. Abonnenten. die sich MMA Radio, The Magazine, das Magazin, geklickt haben. Und immer wieder mit den heißesten News rund um die UFC beschmissen, will ich fast schon sagen, werden. Und das geht ganz einfach. Ihr müsst euch nur Flipboard runterladen für irgend so ein Device und dann uns abonnieren. Da seid drauf. Schön. Ja, ganz genau. Außerdem 27 Facebook-Likes protzen sollte. Wir protzen damit, weil wir endlich sozusagen relevant sind. Denn jetzt ist unsere Facebook-Adresse amtlich. Man braucht ja 25 Likes, um relevant zu werden. facebook.com/mmaradio.de. Das muss ich nochmal üben, aber nicht jetzt. Ähnlich sieht es übrigens auch bei Twitter aus und bei YouTube. Ich finde, das sollte man häufiger mal erwähnen an dieser Stelle. Super. Allerdings legen wir keinen gesteigerten Wert darauf, weitere Follower oder Likes zu generieren. Das könnt ihr euch sparen, die Scheiße, weil es ging uns wirklich nur darum, dass wir den Namen da ja, bei Facebook bekommen. Aber so an sich finde ich Facebook eh ein bisschen nervig und Twitter, weiß ich auch nicht so richtig, was ich damit machen soll. Deswegen, da braucht ihr uns eigentlich im Endeffekt überhaupt nicht mehr liken oder zu followen. Das ist auch keine Koketterie oder sowas. Das ist einfach Desinteresse am Hörer. Dafür aber ist iTunes noch ganz interessant. Chris, habe ich darauf irgendwie schon abgezielt? Nee, noch nicht. Also dass man da 5 Sterne vergeben kann. 13 haben wir schon. 13 mal 5 Sterne, Chris. Es muss kommen wie aus der Pistole geschossen. 65. 65 Sterne insgesamt. 65 Sterne insgesamt. Und ihr wisst ganz genau, was bei 100 Sterne passiert. Kriegt man ein Level-Up? Ein One-Up? Nee. Dann das darf man bei der nächsten Keynote auch was, ich glaube, da darf man was vorstellen. Ein eigenes Produkt? Genau. Vielleicht schaffe ich es bis dahin, die MMA Radio App Application zu entwickeln. Aber das steht jetzt noch in den Sternen. Aber man kann mir ja schon mal die Daumen drücken. Ja. Oh, Chris hat mir gerade noch ein abgemaltes iPhone auf Facebook geschickt. Sehe ich jetzt. Sehr schön. Klasse. Aber ich glaube, Chris, wir sollten ganz kurz in uns gehen. Ist er gestorben? Nee. Aber nochmal darüber nachdenken, wie großartig das Event am Samstag war. Oh, okay. Ja, dieses Event hat uns wirklich den letzten Nerv geraubt. Begeistert. Ja. So hätte ich es jetzt gesagt. Mhm. Und es war natürlich ausverkauft. 2,5 Millionen Dollar hat die UFC an der Tür verdient, sagt man, glaube ich, im Fachkreisen. Und das war nur möglich, Chris, es wird dir aufgefallen sein, weil dieser riesengroße Monitorwürfel über dem Oktagon hing. Ist dir das aufgefallen, dass der diesmal abartig groß war im Vergleich zu sonst? Ja, warum war das möglich? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, es ist sonst so, dass die UFC in den Hallen mehrere Monitore noch platziert, sodass auch wirklich der letzte Horst irgendwas sehen kann. Mhm. Und dadurch, dass sie jetzt so einen großen Würfel über dem Oktagon hatten, mussten... Ja, war der denn von der UFC oder von der Houston Arena, vom Civic Center? Das ist irgendwie von Houston gewesen. Auf jeden Fall konnten die dadurch 1100 weitere Plätze freigeben. Geil. Ja, und das hat dann praktisch dieses Geld von 2,5 Millionen Dollar ermöglicht. Das ist ja schon großartig, oder? Übrigens bin ich gerade kurz davor, mir einen neuen Fernseher zu kaufen, allerdings nur fürs Schlafzimmer und ein Apple TV, also ein weiteres Apple TV. Jetzt ist natürlich gerade noch so ein bisschen mein Problem, ob man da nicht irgendwie, ob die beiden Geräte nicht miteinander in die Quere kommen, wenn man schon zwei Apple TVs hat. Ob das dritte dann nicht noch irgendwie dafür sorgt, dass... Ah, du hast schon zwei Apple TVs. Naja, ich brauche eins für dieses Podcast-Zimmer, eins fürs Wohnzimmer und dann vielleicht noch eins fürs Schlafzimmer. Mhm. Ja. Deswegen, kann ich dir leider nicht weiterhelfen, aber ich wollte noch mal was zu der Stadionsituation sagen. Ach, ich weiß gar nicht, ob das die Leute so sehr interessiert. Ich glaube, die sind viel heißer darauf, was ich mir für einen Fernseher kaufen möchte. Boah. Naja, gut. Dann Stadionsituation. Und zwar, Dana White hat ja bei der Pressekonferenz nach dem Fight gesagt, die 5 erfolgreichsten Events in Houston waren auf Platz 5 die UFC, auf Platz 4 Madonna, auf Platz 3 die UFC, auf Platz 2 die Rolling Stones und auf Platz 1 die UFC. Ja, in besserer Gesellschaft kann man ja gar nicht sein. Im Prinzip hat die UFC alles umzingelt, jeden großen Popstar. Großartig. Ja, ich finde das super. Da kann man sich nun wirklich nicht beschweren. Aber wahrscheinlich gehen die noch größeren Popstars mittlerweile in Stadien und deswegen kann die UFC da nicht mithalten. Nee, Quatsch. Es ist schon, sind schon beeindruckende Zahlen und Dana White sagt das ja immer wieder. Sie kommen gerne nach Houston. Hm? Die Hütte ist voll und die Leute oder das Publikum ist geil. Man muss aber da auch dazu sagen, dass natürlich auch die Card ihr Übriges dazu beigetragen hat. Also das ist natürlich nicht außer Acht zu lassen. Ich meine, wenn du da eine Karte hinschickst, so mit so einer Scheiße wie jetzt am Samstag dann in Manchester, ja, da wird der Laden auch nicht voll sein. Das muss man mal und dazu sagen. Und natürlich, glücklicherweise ist ja auch Texas nicht so weit weg von Mexiko. Das spielt dir natürlich in die Karten. Da kommen wir, weiß ich gar nicht, ob ich mir das notiert habe, aber es soll ja 2014 dann endlich mal ein Event in Mexiko stattfinden, Mexico City. Mhm. Und in der Verlosung ist wohl der Kampf Cain Velasquez gegen Fabricio Werdum. Und das Ganze soll nicht in einer Halle, sondern unter Umständen in diesem etwas kleineren Stadion in Mexico City stattfinden, wo 52.000 Leute reingehen, weil dieses ganz große AIDA, da gehen ja, glaube ich, 110.000 Leute rein, das ja. wäre ein bisschen groß. Aber es wäre natürlich großartig. Und jetzt stell dir mal vor, du packst da Melendez, Sanchez, du packst da Velasquez sowieso mit drauf. Das ist natürlich, da würde, glaube ich, das Ding würde abheben. Kannst du mir sagen, was du willst? Musst du festbinden. Dann definitiv. Ich habe aber auch gehört, dass eventuell ein anderer Main Event oder Co-Main Event dann wahrscheinlich eher nicht. Gilbert Melendez versus Anthony Pettis auch, also dann auch ein Kandidat für Mexico City sein soll. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Weil Melendez, ich habe tatsächlich endlich mal ein bisschen Gossip gelesen rund um die UFC, und Gilbert Melendez soll wohl jetzt eine Art Nationalheld in Mexiko sein. Das kann ich weder bestätigen noch dementieren. Ich denke mal, ich weiß gar nicht, also ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Also er wird mit Sicherheit für die, die sich für diesen Sport interessieren in Mexiko, schon einer der Top-Geister sein. Also Velasquez, denke ich mal, ist da die unangefochtene Nummer 1 und ja. Melendez, ich meine, nicht zu Unrecht hat er sich selber und natürlich auch Diego Sanchez hat ihn so bezeichnet als ungekrönten Lightweight Champion. Richtig. Und das sehe ich genauso. Also das ist, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Für mich hat Melendez den Kampf gegen Henderson gewonnen. Deswegen will ich ja auch unbedingt Melendez gegen Pettis sehen, weil danach wissen wir, wer wirklich der Lightweight Champion in der UFC ist. Aber wir kommen dahin. Ganz kurz noch, wie immer, kurzer Blick auf die Bonuses, Fight of the Night, wenig überraschend, Melendez gegen Sanchez, Knockout of the Night, John Dodson und Submission of the Night, Ferguson, alle bekommen $60,000, yippee-yay. Waren das nicht mal 50.000? Ja, das ist aber, glaube ich, schon etwas länger her. Ich glaube, das wurde aufgestockt schon vor, also es ist schon länger jetzt, dass es 60 sind, aber ich kann es jetzt nicht terminieren. Leg mich nicht drauf fest, Chris, kann sein. Kann aber auch nicht sein. Vielleicht hat er auch einfach mal irgendwann nur 40.000 vergeben, weil selbst der Fight of the Night noch katastrophal war oder so. Mhm. Obwohl, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Nein. Gut, bevor wir jetzt wirklich in Medias Res, wie du es immer nennst, ich natürlich als Inhaber des großen Latinum, sag natürlich ins Eingemachte gehen. Was mir sofort auffällt, weil ich natürlich schon mit dem Kopf bei der 30. Fight Night bin am Samstag. Ich finde das so schade, dass so wenig Abstand jetzt zwischen diesen beiden Events ist. Du hattest es bei der Fight-Ausgabe schon gesagt. Man kann es richtig noch gar nicht so genießen, ne, diesen Event. Ich bin jetzt auch gerade dabei, dass ich die beiden Top-Fights mir eigentlich nochmal angucken möchte. Aber jetzt steht ja schon der nächste Event vor der Tür. Und ich weiß auch nicht, ob ich das so richtig gut finden soll. Aber du weißt es ja auch vorher nicht, ne? Nee, das nicht, aber wir hatten ja Ähnliches nach dem Gustafsson gegen Jones Fight. Und dann hatten wir halt 10 Tage. Das hat sich für mich irgendwie schon ein bisschen besser angefühlt, wie jetzt dann doch diese nur 7 Tage, die dazwischen liegen. Das Problem, was ich dabei habe, ist, dass die UFC uns Fans gelehrt hat, dass jedes Event auch wirklich ein großes Event ist, das irgendwie wichtig ist. Also das ist nicht nur einfach so eine Show, sondern es ist wirklich ein wichtiges Event und man darf es am besten auch unter keinen Umständen verpassen. Und das ist natürlich schwer rüberzubringen, wenn du so eine geile Card hattest wie jetzt am Samstag und dann das siehst, was uns für nächsten Samstag da ins Haus steht. Das ist für mich ein ganz großes Problem. Vielleicht sollte man das irgendwie ein bisschen anders rüberbringt seitens der UFC. Ich weiß nicht, also weil für mich sind das schon zwei unterschiedliche Kategorien, diese Fight-Night-Geschichte, gerade im Ausland, muss man dazu sagen, und ein Pay-Per-View oder UFC on Fox. Und selbst die Fight-Nights in den USA wirken auf mich ein bisschen interessanter als alles das, was so im Ausland vor sich geht. Das ist im Endeffekt nur eine kleine Sneak-Preview auf das, oder nur eine Preview auf das, was euch in der dritten Ausgabe in dieser Woche dann erwarten wird. Da werden wir natürlich über Fight Night 30 sprechen und solltet ihr sie vermissen, wir werden euch da auch wieder mit ein paar News aushelfen, muss man fast schon sagen. Aber trotzdem nochmal zurückzukommen auf die Thematik, die wir ja, glaube ich, jetzt schon häufiger mal angesprochen haben, mit diesen Events innerhalb von wenigen Tagen. Geht's dir nicht auch auf den Trichter, dass jetzt am Samstag schon wieder Manchester ansteht, oder? Grundsätzlich hätte ich auch ein bisschen mehr Spielraum, aber ich könnte auch ganz gut damit leben, wenn sie mir in Manchester wenigstens einen Fight geben würden, bei dem ich sagen würde, heilige Scheiße, dann raff ich mich doch mal auf und guck mir den Event an. Naja, das aber so. Ja, ist denn da Machida? Ah, da kommen wir doch später zu. Ja, ja, da kommen wir bei der nächsten Ausgabe. Ist Machida ein Seller? Verkauft der Buy-Rates? Also schalten die Leute ein? Ja, also ich sag mal so, für uns ist es auf jeden Fall schon mal interessant, rein von der Zeit her, weil es um 9 losgeht. Und natürlich, wir können auch noch auspennen, weil hier Winterzeit beginnt ja, da darf man ja eine Stunde länger schlafen. Und von daher, für uns ist es zeitlich wahrscheinlich besser und auch ein Grund zum Live-Schauen. In den USA weiß ich gar nicht, ob man das dann so sagen kann. Ich meine, da ist es halt wirklich dann mittags oder nachmittags, wenn das Event über die Bildschirme flimmert. Und da kann sich die UFC mit Sicherheit auch rausreden, dass es nicht an Munoz und an Velasquez, siehst du, wo ich mit meinem Kopf bin, und an Machida lag, sondern dann irgendwie, weil es nachmittags schönes Wetter war oder so. Deswegen, da bin ich mal gespannt, welche Ausrede dann kommt, aber du hast natürlich. Siehst du es denn aber so? Ist Leonardo Machida? Natürlich ist das nichts Besonderes. Es ist so ähnlich wie die letzte Fight Night halt. Das sind alles so. Maya gegen Shields. Also. Pay-per-view-Opener-Matches, habe ich so das Gefühl. Also, das ist halt. Gut, ich sag mal, wenn Bisping nicht ausgefallen wäre, dann wäre das eine andere Nummer geworden. Aber immer noch kein Main-Event. Aber gut, darüber lass uns darüber in der nächsten Ausgabe sprechen. Kommen wir zu UFC 166 und da gab es ja viel Schönes. Unter anderem, Chris, wir haben unsere private Rivalry einmal wieder am Laufen gehabt. Du für Dos Santos, ich für Velasquez und man muss sagen, es war unfassbar knapp zwischen den beiden. Tja, Cain Velasquez zerstört Junior Dos Santos. Eigentlich hat er den Kampf ja schon in der dritten Runde verloren, aber Herb Dean wollte es unbedingt wissen, was so ein Dos Santos alles aushält. Und das war einiges. Ich glaube, Dos Santos hätte auch noch 5 Runden weiter gemacht, wenn er nicht auf den Kopf gefallen wäre und nicht mehr wusste, wo er eigentlich hingehört. Sprich, Velasquez besiegt Dos Santos, ist ohne Zweifel für mich der größte Heavyweight, den es jemals, der beste und größte Heavyweight, den es jemals im MMA gab. Ich finde jetzt sogar besser als Emelianenko. Und also für mich war das eine sehr, sehr beeindruckende Performance von Velasquez. Und hat jetzt die Möglichkeit, als erster, meine ich, in der Geschichte, den Titel zum dritten Mal zu verteidigen. Das ist richtig, das gab es bis jetzt noch nie. Doch, ich glaube, 3-mal hintereinander gab es. Ich glaube, das 4. Mal hat keiner geschafft. Nee, also in der PK haben sie gesagt, zweimal. Auf jeden Fall, so wie auch immer, es ist mit Sicherheit eine großartige Leistung, die er da abgeliefert hat. Aber man konnte für mich 2 Sachen sehen. Erstens mal, dass Dos Santos, ich glaube, der Kampf kam ein bisschen zu schnell. Also dieses dritte Match dann zwischen den beiden. Nö. Doch, fand ich schon, weil im Endeffekt hat Dos Santos sich nicht entscheidend weiterentwickeln können. Also er hat genauso verloren wie im zweiten Kampf zwischen den beiden. Den ersten möchte ich wirklich so mal ein bisschen rauslassen, weil beide gingen verletzt in die ganze Geschichte rein. Und Dos Santos ist klar, der hat einen Knockout-Power, der trifft dich einmal und dann liegst du. Deswegen, ich lasse den jetzt einfach mal nur in der Bewertung für mich jetzt gerade raus, weil ich fand, von Dos Santos kam ähnlich wenig wie im ersten Kampf. Er musste erst richtig angenockt werden, bis was von ihm kam, ne? Er ist halt immer gefährlich, weil er so viel Power hat in einem Schlag. Also das ist die Gefahr. Deswegen kann ich auch verstehen, warum aus der oder von seitens des Dos Santos Teams keiner das Handtuch geworfen hat, weil das hätte man sich ja auch mal überlegen können. Denn nicht ohne Grund hat Dana White das bemängelt, dass wirklich der Kampf einfach zu lange ging. Und das sehe ich genauso. Dos Santos war ab der dritten Runde war der Feierabend. Er selber sagte ja übrigens, ab der zweiten Runde war nur noch Autopilot eingeschaltet. Also er wusste im Endeffekt dann ab der zweiten Runde nicht mehr so richtig, wie er sich da verteidigt. Also das sagt ja auch schon einiges. Und wir müssen noch sagen, Cain Velasquez ist auch nicht nur reicher geworden, finanziell, sondern er hat auch noch ein Moped gekriegt, ne? Und wie fandest du? Hallo? Ja, ja, ich habe nur gerade überlegt, ob das jetzt so viel gerade mit der Kampfbesprechung zu tun hat. Ich wollte auch von dir jetzt mal wissen, ob du ein faires Duell, also ob das für dich wirklich ein Duell auf Augenhöhe war. Ab der dritten Runde fand ich irgendwie schon. Auf Augenhöhe. Ich fand, beide haben eigentlich, du hast ja gesehen bei der Pressekonferenz, wie auch im Arsch Cain Velasquez war. Aber Velasquez war in allen Runden auf jeden Fall vor. Er hatte immer das Zepter in der Hand. Aber Dos Santos hat immer mal wieder so ein paar Haymaker rausgepackt. Ne? Also ich fand schon, dass er auch, dass er kein Opfer war. Er hat auch schon wieder zurückgefeuert. Die erste Runde fand ich katastrophal von Dos Santos. Wobei er da am nächsten am Sieg dran war. Na. Gleich die, naja, guck dir den Kampf dann nochmal an. Die ersten 15 Sekunden, da kriegt Velasquez mal ganz schön einen eingeschenkt von Dos Santos. Da kommt, glaube ich, eine rechte, eine ziemlich harte. Und die war schon dann mal kurz kritisch. Ich glaube, da war schon mal ganz kurz so zumindestens angenockt, aber so ein bisschen hat er schon gespürt, dass da was kommt. Aber ich möchte ja nochmal drauf eingehen, dass ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass hier zwei Kämpfer auf Augenhöhe sich begegnen. Mm. Für mich war Velasquez deutlich überlegen. Der hat Dos Santos eigentlich immer im Griff gehabt. Klar, Dos Santos hat einen, da haben wir schon jetzt öfters drüber gesprochen, einen harten Schlag. Wenn er dich mal voll trifft und du passt nicht auf, dann liegst du. Aber er hat auch ein paar klare Treffer gelandet und Velasquez hat die weggesteckt. Das muss man dazu sagen. Und ansonsten war das für mich persönlich wirklich so großartige Performance von Cain Velasquez, die habe ich so nicht erwartet. Habe ich wirklich so nicht erwartet. Muss man so sagen. Ich habe mir übrigens auch den Kampf beim zweiten Mal gucken aus dieser Corner-Perspektive da angeschaut. Ja, da habe ich mich in Cain Velasquez Ecke begeben mit der tollen Möglichkeit, die uns da UFC.tv bietet. Und mir ist aufgefallen, dass Cains Ecke ständig irgendwas reingeredet hat und Cain hat das aber nicht immer umgesetzt. Das ist mir aufgefallen. Und dazu passend habe ich ein Interview gelesen von Cains Trainer, der gesagt hat, Cain hat sich wirklich die kompletten 5 Runden, also wir sagen jetzt einfach mal, das waren 5 Runden, weil so viel hat er jetzt nicht mehr gefehlt bis zum Ende. Noch 1,50 war die Runde schon zu Ende, die 5. Gut, dann sind es halt 4 Runden und 1 Minute 50. Ich wusste nicht, dass du da so sehr drauf beharrst, auf die Gegebenheiten, Chris, aber das ist absolut richtig an dieser Stelle, dass man da wirklich die Zeit auch spart und nicht 5 Runden sagt, sondern sich ganz kurz mal überlegt, waren es jetzt 5 oder 4 Runden und 1,30? Nicht, dass man da noch kostbare Sendezeit verschwendet und Leute langweilt. Ja, wenn, wären es ja 2,10. Ja, die noch dann wären. Fangen wir jetzt am besten diese Sendung nochmal von vorne an. Nee, aber auf was ich kommen wollte, Cain hat sich, sagt der Trainer dann später, wirklich ganz strikt an den Ablaufplan gehalten. Mhm. Denn Cains Ecke wollte zum Beispiel in der dritten Runde, dass Cain Dos Santos ein bisschen mehr Raum gibt, ja, weil sie wussten, dass Cain noch ein paar Treffer braucht, um Dos Santos K.O. zu schlagen. Aber das hat Cain überhaupt nicht interessiert. Er hat einfach seinen Plan durchgezogen und hat sich dann nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und aus meiner Sicht hat Cain Velasquez Junior Dos Santos am Samstag wirklich verdroschen. Völlig richtig. Aber was auch sehr, sehr merkwürdig war, das hat sich eigentlich durch alle 4 Runden plus die 1 Minute und 51 Sekunden der 5. Runde durchgezogen, dass Cigano ja überhaupt gar nicht die Fäuste oben hatte, wenn Velasquez aktiv wurde. Er ist ja immer nur, das ist dir bestimmt auch aufgefallen, immer nur mit dem Kopf ausgewichen. Hat die Hände unten gelassen und immer nur mit dem Kopf ausgewichen. Joe Rogan hat gesagt, unglaublich gutes Headwork. Aber das ist dann meiner Meinung nach auch relativ schnell nach hinten losgegangen. Ja, einmal war das der Fall, getroffen hat. Wo das Joe Rogan gesagt hat, war es ja einmal der Fall, dass er den so ausgependelt hat. Ja, ist er ausgewichen, aber das hat er die ganze Zeit gemacht. Aber dadurch hat er sich meiner Meinung nach auch viele Fäuste gefangen. Er hat ja davor schon ungefähr 30 Treffer kassiert. Ja. Also nur weil er dann einmal da so eine Schlagsalve da ausweicht, sehe ich ähnlich wie du, ist das jetzt für mich noch nicht der Beweis, dass Cain Velasquez seine Fäuste nicht hochnehmen muss. Er ist halt die Frage, ob er überhaupt noch die Kraft hatte. Ja, genau, JDS natürlich. Ob er überhaupt noch die Kraft hatte, wenn er selber sagt, ab der zweiten Runde war ich auf Autopilot und habe nicht mehr so richtig gewusst, wie ich mich hier eigentlich noch zur Wehr setzen soll oder beziehungsweise was da passiert mit mir. Da könnte es natürlich schon sein, dass ihm einfach auch die Kraft gefehlt hat. Oder was mir natürlich auch aufgefallen ist, es ist natürlich auch ein Stück weit sein Stil. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich dachte, wer steht denn da im Oktagon, mhm, sondern Dos Santos, das ist schon so sein Stil, aber ich glaube, gegen Velasquez ist das die falsche Gangart. Also der Typ ist halt, das muss man auch nochmal sagen, und es ist jetzt wirklich nicht irgendwie eine Weltneuheit, dass mir das jetzt aufgefallen ist, aber diese Kondition von Cain Velasquez, von so einem Typen, von so einem Riesen, über 25 Minuten so eine Pace zu gehen, ja, die finde ich so beeindruckend. Also das kann man nicht hoch genug einschätzen. Lass mich da was sagen. Da hat man aber auch ganz genau gemerkt, wer da miteinander trainiert. Auch DC hat in dem Roy Nelson Fight unglaubliche Stamina bewiesen. Ich fand, Velasquez und Cormier hatten beide dieselben Vorzüge. Das war ein unglaublich geiles so Switchwork, ne? Mal Schlag, mal Tritt, und die Ausdauer war Wahnsinn bei beiden. Ja, also das ja, scheint zu funktionieren mit den beiden. Ist da auch und? Noch ein Kandidat. Wobei Velasquez wirklich da, glaube ich, auch irgendwie ja genetisch bedingt einen Vorteil hat. Also weil das ist wirklich unfassbar, finde ich. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied, wenn man sich jetzt mal rein von der Physik so einen Klitschko anschaut. Und so ein Cain Velasquez, würde ich im ersten Moment, glaube ich, denken, dass ein Klitschko konditionell dem, ja, weil er halt ausdefinierter ist, Velasquez überlegen ist. Ja, genau. Und das ist absolut nicht der Fall. Überleg dir mal, also das ist so beeindruckend, wenn du dagegen diesen Scheißkampf von Klitschko gegen Povetkin nimmst, ja, wo wirklich nach jedem zweiten Schlag Klitschko sich auf den draufgelegt hat, wie so eine alte Pussy, und wirklich aber auch am Ende des Kampfes ausgepowert wirkte, also natürlich in einem gewissen Rahmen, ja. Jetzt, der war jetzt nicht stehend K.O. oder so, aber ja, er hat halt so gewirkt, als ob er jetzt hier gerade eben, weiß der Kuckuck, einen harten Kampf in den Fäusten hat. Und das war ja definitiv nicht der Fall. Und dann siehst du so einen Cain Velasquez, der einfach mal 25 Minuten durchmarschiert. Nonstop. Kann man vielleicht auch noch das Alter dann noch mit zurechnen? Um ja, aber so weit sind die voneinander nicht entfernt. Der ist 40. Klitschko ist nicht 40. Klitschko ist 40, der ist. Ja, na, guck mal nach. Da würde ich doch dagegen wetten. Ich würde den so auf 36 taxieren. Echt? Ja, glaube ich. Welcher nicht, dass ist denn das? Ist. Ist das Wladimir der Junge? Wladimir ist das, genau. Ja, was auch noch lustig war, dass während dem Kampf plötzlich der Oktagon irgendwie. 37 ist er. Ja, okay. Dann war ich ja gar nicht so weit. Und in der Mitte haben wir uns dann auch getroffen, fast. Naja, wenn zwischen 36 und 40, 37 die Mitte ist, Chris. Da merkt man schon, der kann man da einfach nichts vormachen. Aber was ich nochmal kurz sagen möchte, Ricky. Ja, warte, ich war gerade dabei, mit dem Oktagon das zu erzählen. Oder okay. Das wird dir aufgefallen sein, dass der mal zwischenzeitlich nachgegeben hat und ja, plötzlich mehrere Leute da zum, ja. Unter anderem Herb Dean im Ring. Ja, festhalten mussten, dass das Ding nicht aufbricht. Und da habe ich mir so gedacht, wenn die da ein bisschen mehr Schmackes drauf gehabt hätten, dann wären die da original rausgeputzelt. Was wäre denn das gewesen? Wolltest du mir auch gerade sagen, so unglaublich massiv sind die da gar nicht gegengepoltert. Nee. Also. Die Frage ist, wie das passieren kann eigentlich. Also, das fand ich wirklich erstaunlich, weil es ist jetzt ja nicht unbedingt die härteste Einwirkung, die so ein Oktagon jemals standhalten musste. Vor allen Dingen, es ist ja genau an der Schnittstelle gewesen, also wo die Pfeile aneinandertreffen. Da möchte man ja meinen, das ist ja eigentlich am stärksten. Vielleicht wollten die da irgendwie einer von der Oktagon-Crew früher Feierabend haben und haben eigentlich schon gedacht, ja, das Ding ist gelaufen, und haben die ersten Schrauben schon gelockert. Wer das weiß, kann das sein. Schon. Hast du zufälligerweise, ich weiß nicht, ob es nach der zweiten oder dritten Runde war, da kam die Ringärztin zu Junior Dos Santos und hat gefragt, are you okay? Und ich weiß, dass sie mal kam, das war wegen dem Cut. Und die Antwort von JDS war auch fantastisch. War die Antwort. Man könnte einiges rein interpretieren. Ich habe yes verstanden. Ja, ich glaube, sie auch. Ich glaube, in JDS, der gibt nicht auf. Das muss man ihm wiederum ja, einerseits hoch anrechnen. Andererseits hat auch da Dana White die richtigen Worte gefunden. Manche Typen, die sind einfach zu hart für ihren eigenen Körper, sage ich jetzt mal so. Mhm. Wenn man das so irgendwie übersetzen kann. Weil ich glaube schon, dass das einfach zu viel war. Junior Dos Santos hat da, glaube ich, einen Zacken zu viel kassiert. Das muss nicht unbedingt sein. Das kann auch mal blöde ausgehen, sowas. Also deswegen. Bei so einem Cut und einem Auge. Also irgendwann haben wir da mal einen, der da Schäden davon trägt. Ja, wenn wir schon bei Cut sind, Diego Sanchez. Also das ist ja wirklich Wahnsinn gewesen, was das für ein Cut war. Natürlich Gott sei Dank hat man den Kampf weiterlaufen lassen, da kommen wir aber nachher dazu. Was mir auch noch aufgefallen ist bei Junior dos Santos, es hat auch, glaube ich, Joe Rogan angesprochen, Junior hat relativ viele Elbows gegen Kane versucht. Mhm. Die haben auch zeitweise gut getroffen, fand ich. Meine erste Interpretation darin war, dass er sich die Hand verletzt hätte, weil es kam nicht von Anfang an, die Elbows. Genau, und das ist die Frage, war es eine Taktik oder ist es halt eine Handverletzung gewesen? Genau. Ab der dritten Runde kam er auf einmal mit den Elbows. Meine Theorie war, hat er sich die linke Hand verletzt oder ist es einfach nur jetzt ein profundes Mittel, jetzt doch noch irgendwie die Wende zu bringen? Und es hat ja was gebracht. Cain Velasquez hatte nach diesen Elbow-Attacks... Auf die Argumentation bin ich jetzt gespannt. War auch Busted Open. Wie, was denn? Naja. Nee, ich war jetzt auf die Argumentation gespannt. Dass, sichtbar Schaden hatte Cain Velasquez bis zur dritten Runde nicht. Junior dos Santos hat dann umgeswitcht da mit seinen Elbows und dann hat auch Cain Velasquez endlich mal geblutet. Naja, der hat sich da ein bisschen am Nasenbein, war ein bisschen aufgeschorft. Aber das kannst du ja nicht vergleichen, wie Junior dos Santos verdroschen wurde. Ich meine, Chris, ich verstehe das natürlich. Für dich ist das eine unheimliche Enttäuschung. Zuerst hat dieser Boxer zum Mitreisen gesucht, der gegen Anthony Pettis verliert. Ich weiß gar nicht, hat Anthony Pettis überhaupt Ringgear angehabt oder kam der mit dem Anzug? Er kam im Schlafanzug, glaube ich. Genau. Und jetzt ist Junior dos Santos, der da so auf 75%, andersrum, Cain Velasquez, der auf 75% Junior dos Santos abfrühstückt. Das sind natürlich schon harte Zeiten für dich gerade. Absolut. Und ich habe mir auch schon mal überlegt, wenn bei dir ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt ist, dann machen wir einfach mal Team Ricky und Team Chris und wir machen einfach mal 6 Guys, für die unser Herz einfach schlägt. Was hältst du davon? Ja, bei mir ändert sich das ja immer mal wieder. Ja, mein Gott. Aber ich bin ja kein ausgesprochener Cain Velasquez-Fan, sondern wenn dieser Kampf halt ansteht und ich dann wieder mit irgendwelchen Primetime-Geschichten oder so bombardiert werde, dann erkenne ich wieder, okay, mir gefällt Cain Velasquez von seiner Art, von seinem Kampfstil und natürlich von seinem ganzen Auftreten so in der Öffentlichkeit. Und dann schlage ich mich auf eine Seite. Kann natürlich gut sein, dass ich das in einem Kampf in 1-2 Jahren gegen möglicherweise wieder JDS oder vielleicht gegen jemand anders nochmal ändert. Deswegen, ich bin nicht so sehr festgelegt, was das angeht. Es richtet sich wirklich immer nach dem Duell, das da bevorsteht. Aber so einen Kämpfer, den ich wirklich herausheben möchte, den habe ich eigentlich gar nicht. Das sage ich ja immer wieder. Es gibt immer so Duelle, da schlage ich mich auf die oder auf die Seite und dann häuft sich das halt an bei manchen. Aber... ja, mal abwarten, was das noch zwischen uns beiden so gibt. Aber wir sind natürlich noch lange nicht fertig. Ist dir aufgefallen, dass bevor dieser Knockdown in der dritten Runde von Velasquez gegen dos Santos, bevor der passiert ist, war das Publikum ja ein bisschen ungehalten? Ist dir das auch aufgefallen, dass sie geboot haben? Ja. Und das fand ich ein bisschen unverständlich, weil ich fand, es ging denen, glaube ich, darum, dass Kane die Taktik hatte, Junior dos Santos in den Octagon Seiten oder in die, also praktisch ins, in die, an den Käfig zu drücken und dann so fertig zu machen. Einfach durch Körpertreffer immer wieder ins Gesicht, ihn auch so ein bisschen out zu wrestlen und Takedown zu versuchen. Er hat ihn einfach fertig gemacht. Und das hat, glaube ich, dem Publikum aber nicht so zugesagt. Ich glaube, die wollten mehr einen Kampf sehen, wo sich zwei gegenüberstehen und die Fäuste fliegen. Sie waren, glaube ich, ja dann auch eher primär von der Performance von JDS per se, glaube ich, sehr enttäuscht. Meinst du, die haben deswegen geboot? Mhm. Weil auf mich wirkte das immer, ich weiß nicht, ob du es mit oder ohne Ton gesehen hast, aber jedes Mal, wenn das Ganze sich wieder an die Käfig... Sollte ich das ohne Ton gucken? Ja, weißt du, guck vielleicht. Ja? Hast du... bist du auf den Mute-Knopf gekommen oder so? Ist doch auch egal. Ich habe Untertitel geguckt. Zum Beispiel. Nee, aber kam halt immer dann vor, wenn Kane Junior dos Santos in die Käfigseiten gedrückt hat und dann waren sie immer ein bisschen ungehalten. Bis natürlich dann der Knockdown kam und dann ist die Crowd auch für diesen Kampf voll abgegangen. Cain Velasquez hat danach gesagt, er hofft, dass es jetzt keine Ausreden mehr von Junior dos Santos gibt. Ich erweitere das und hoffe, dass es jetzt keine Ausreden von dir gibt, Chris. Dana White hat gesagt, dass Cain Velasquez der beste Heavyweight in der Welt ist. Ich glaube, das kann man unterschreiben so. Oder Chris, möchtest du da intervenieren? Ich mach gerade Podcast mit dir ohne Ton. Ah, okay. Sag's mir wieder, wenn du mit dabei bist. Mhm. Ist das schon der Fall jetzt? Nein. Okay. Wenn das Thema Best in the World schon durch ist, dann ja. Ja, natürlich, das war schon impressive, was Cain Velasquez da abgeliefert hat. Soll ich sagen? Natürlich, zu Recht. Und was Dana White natürlich auch gesagt hat, ist, und das sehe ich genauso, kann ich jetzt dich nochmal fragen, wie du es fandst, der Kampf hätte eigentlich nach der dritten Runde oder in der dritten Runde beendet werden müssen. Siehst du es anders? Ich bin froh, dass es nicht der Fall war. Ich gebe dir recht, für alle Beteiligten wäre es besser gewesen, vor allen Dingen für Junior dos Santos. Aber nicht für deine Unterhaltung. Erstens nicht für meine Unterhaltung und zweitens glaube ich auch nicht für die Reputation von Junior dos Santos, denn im Prinzip, die fünfte Runde ging ja eher unglücklich zu Ende. Egal, er hatte klar nach Punkten verloren und wahrscheinlich, vielleicht wäre er auch noch in der fünften Runde fair and square K.O. gegangen, aber er ist ja wirklich blöde auf den Kopf gefallen. So, ne? Der war erschöpft. Und im Grunde genommen kann man sagen, ja, ey, die fünf Runden, die waren schon eigentlich eine Schlacht, kann man nichts anderes sagen, auch wenn Cain Velasquez immer die Oberhand hatte. Ich find's gut, dass es fünf Runden ging, denn so ging Junior dos Santos als Krieger kaputt. Und er hat nach dem Fight auch noch ein sehr schönes Interview gegeben, wo er auch sehr sympathisch war. Ich fand schon, hip hip hooray. Naja, also ich sehe es ein bisschen anders, weil ich wirklich der Meinung bin, das ging hier weit übers Nötige hinaus. Kann ich verstehen. Ja, ich hole mir mal kurz einen Red Bull. Ja. Mach weiter. Ich kann das absolut verstehen. Ja. Ja, ich muss... Erzähl doch mal weiter, dann kann ich auch beruhigt weggehen. Naja, aber ich will es doch dir erzählen. Na gut, dann bleibe ich nochmal sitzen. Da siehst du. Ja, also für mich musste der Kampf nach der dritten Runde gestoppt werden. Die Geschichte mit dem Handtuch ist auch zu überdenken, was Dana White gesagt hat, dass mal einer so ein Handtuch wirft, aber das ist einfach in der UFC oder bei MMA einfach nicht gang und gäbe, dass da Handtuch geworfen. Okay, wollte ich nämlich gerade sagen, habe ich noch nie gesehen. Es gab das mal in einem Kampf von Nate Diaz gegen Josh Thompson, ist noch gar nicht so lange her, da hat Nick Diaz das Handtuch geworfen. Allerdings hat der Referee, glaube ich, fast zum selben Zeitpunkt den Kampf gestoppt. Also es ist nicht so verbreitet in der UFC. Und was man natürlich auch nicht außer Acht lassen darf, ist natürlich wirklich diese Knockout-Power, die JDS hat. Und wahrscheinlich denkt sich das auch sein Team. Der kann hier jederzeit noch einen abfeuern. Ja. Aber es ging wirklich über das Nötige hinaus. Also das war einfach nicht mehr vertretbar aus meiner Sicht, dass JDS so auf die Mütze bekommt, weil du musst da auch irgendwie an die Gesundheit des Kämpfers denken. Das ist jedenfalls... So toll ich dann dieses wirklich Verdreschen dann auch fand, weil ich natürlich auf Velasquez Seite war. Ja, aber es war doch nicht nötig. Das Ding war nach der dritten Runde durch. Es gab auch für mich da gar keine Frage mehr, dass das JDS jetzt dann nochmal irgendwann die Chance gehabt hätte, sondern das Ding war durch. Und ja, warum das Ganze hinauszögern und unter Umständen in Kauf nehmen, dass Junior dos Santos schwerwiegende Verletzungen davon trägt, die vielleicht aber auch erst in 20, 30 Jahren sein Problem werden. Weißt du, das ist ja das... Talking about Chris Benoit. Ja, überhaupt alle Sportarten, die so ein bisschen auf den Kopf gehen, Football, wie du jetzt sagst, Wrestling, Boxen, das wird sich nicht morgen bemerkbar machen, aber unter Umständen waren das die 10, 12 Schläge zu viel, die darüber entscheiden, ob Junior dos Santos auch im hohen Alter noch gesund ist oder nicht. Könnte sein, muss natürlich nicht. Aber ja, es ist ein schmaler Grat. Ich verstehe, wie gesagt, natürlich schon auch deine Meinung absolut, aber für mich war es ein bisschen zu viel. Da merkt man einfach, du bist auch ein Stück weit Pazifist. Ja, und ich bin natürlich Mensch. Geblieben, Gott sei Dank, in dieser harten Welt. Ja, Dana White war insgesamt auch sehr unzufrieden mit den Leistungen der Ringrichter. Jay Steffen hat... Ja, aber Entschuldigung, was waren denn das für Ringrichter? Ich hatte bis auf natürlich Herb Dean im Main Event die anderen beiden noch nie gesehen. Ja, das war halt einfach von dieser Texas Commission halt ausgewählt. Also es ist ja nicht so, dass die UFC die bestimmen darf, sondern die werden halt von der zuständigen Commission gebucht. Und was ist Herb Dean? Der ist UFC-Talent oder was? Du kannst prinzipiell als Referee überall anheuern. Also du bist da nicht auf eine bestimmte Region festgelegt. Also wie jetzt genau die Statuten da ablaufen, ob du da nochmal eine extra Schulung machen musst und so, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber vermutlich nicht. Ich glaube, dass die Commission, die zuständige Commission, dann einfach die Referees auswählt und dann bucht, weil die kriegen ja auch ein bisschen Geld dafür. Und das ist ja unter anderem dann auch der Grund, warum diverse Referees an manchen Standorten nicht zum Einsatz kommen. Das ist halt dann da so. Es ist ähnlich wie mit dem Boxen. Da wird ja der Ringrichter auch nicht vom Promoter oder so, im Endeffekt sind es ja Promoter, die diese Boxkämpfe möglich machen, ausgewählt, sondern auch von der Commission, und so ist es natürlich auch bei der UFC. Wo du gerade Promoter angesprochen hast, ich würde gerade eigentlich nochmal zu den Referees kommen. Es hat sich in der Pressekonferenz so angehört, als wenn nicht Joe Silva, sondern Dana White für die Card verantwortlich spricht. Dass er die Fights gebookt hätte. Wieso? Weil immer er von sich gesprochen hat. Ich habe so nicht aufgefallen, ja. Diego Sanchez in den Fight gepackt, weil ich von ihm schon erwartet habe, dass er einfach Gilbert Melendez einen toughen Fight bieten kann. Ich. Nicht wir, nicht Silva, ich. Also mir ist das überhaupt nicht aufgefallen, was natürlich nicht bedeutet, dass es so nicht war. Aber vielleicht war wirklich Dana White für den Sanchez-Melendez-Kampf zuständig. Kann ja sein, dass er das gesagt hat, dass er das so will. Jetzt nochmal zu den Referees. Die beiden, die wir da gesehen haben, es waren ja nur zwei in den ganzen Fights, ne? Nee, Jay Stephan war noch mit dabei, dann Graf Zahl, Herb Dean und nochmal so eine Nase. Ja, okay, Herb Dean jetzt nicht, weil ich finde, alle außer Herb Dean hatten keine... Ja, da hab ich keinen Respekt vor gehabt. Vor Mario Yamazaki, Herb Dean und wie heißt der etwas dickere? Auch cooler Typ, so. Ja, warte mal ganz kurz, jetzt wegen dem Respekt. Mhm. Muss ja du jetzt nicht unbedingt vor dem haben, aber er ist ja auch nicht da, dass man jetzt, also aus meiner Sicht ist er nicht dafür da, dass du viel Respekt vor ihm hast, dass jemand die Regeln praktisch, dass jemand da ist, der dafür sorgt, dass die Regeln eingehalten werden. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, das ist eigentlich eine gute Überleitung, die du mir jetzt hier bietest. Dana White war ja so unzufrieden mit den Referees, unter anderem mit Jay Stephan. Der ist aufgefallen, es gab Ist ja der Schwager von Jason Statham, ne? Ja, genau. Da gab es einen Facebook-Fight, der gezeigt wurde auf der Pay-Per-View-Card. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnern kannst. Das war TJ Waldberger gegen diesen Russen. Ja, habe ich gesehen. Ja, wie heißt der Typ nochmal? Amagov oder so ähnlich. Adlan Amagov, genau so heißt er. Und da muss man schon sagen, das war das erste Mal, wo man sich einfach nur an den Kopf fassen kann, wie Jay Stephan das Ding so lange laufen lassen kann, weil für Waldberger ging es ja danach auch wirklich auf der Trage ging es dann raus, dem ging es wirklich richtig schlecht. Gott sei Dank ist aber nicht viel passiert, also er konnte dann das Krankenhaus wieder verlassen, ihm geht's gut. Oder meintest du das englische Wort, Stretcher oder wie? Ja, also das sah wirklich nicht gut aus, und auch bei dem K.O. von Gabriel Gonzaga gegen Sean Jordan, da war derselbe Typ am Werk und auch da viel zu spät eingeschritten, auch wieder heftige Schläge kassiert, Sean Jordan hat heftige Schläge kassiert, die hätte er nicht kassieren müssen. Und da gibt's zwei Punkte, die Dana weiter anspricht. Zum ersten, wenn du da so ein Männchen reinstellst, wenn Gabriel Gonzaga gegen Sean Jordan antreten, dann ist es natürlich mal eine Frage, ob das so besonders clever ist. Und das zweite ist natürlich, also manchmal frage ich mich schon, ob die Jungs da richtig geschult werden. Also man könnte jetzt natürlich auch sagen, ja, bei anderen Events, dann heißt es, sie hätten zu früh gestoppt und jetzt hier haben sie zu spät. Also wie man es macht, dann ist es falsch. Aber ich fand, hier war es eklatant. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Ist mir nicht so aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, dass die, ich weiß, ein Referee, genauso wie ein Schiedsrichter beim Fußball, soll ja nicht auffallen. Aber wie heißt denn der eine Referee, den ich meine? Schwarze Haare, Schnäuzer oft und ein bisschen Pläuzchen vorne. Der ganz berühmteste. Ja. Herb Dean. Ja, der Herb Dean und der Yamazaki vor diesen dreien, da denke ich mir, da mache ich keine Dönikens. Ja, weißt gut, du? Yamazaki ist aber auch eine Pfeife. Er hat auch schon so oft falsche Entscheidungen getroffen und so. Ich jetzt bei der Brasilien-Card nicht das Gefühl, da fand ich auch, dass der da relativ stiff dann auch durchgreift. Und weiß nicht, ob da Respekt ist, mit Sicherheit das falsche Wort, aber da denke ich mir mal, aber dem kann ich mir vielleicht was erlauben oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, aber darum ging es ja jetzt gar nicht so sehr. Es ging ja darum, dass die Referees oder der Referee im Speziellen einfach viel zu spät eingegriffen hat, dass es unter Umständen dann auch noch also seitens der Punktrichter eine Sache gab, die man ansprechen könnte, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber hauptsächlich geht es ja darum, dass hier Referees dafür da sind, natürlich auch die Kämpfer zu schützen in diversen Situationen. Es geht hier wirklich ja nicht darum, dass jemand irgendwelche Regeln nicht eingehalten hat, sondern die Jungs haben so lange weitergemacht, bis sie gestoppt wurden. Sie wurden halt nur viel zu spät gestoppt. Deswegen deine Argumentation verstehe ich natürlich schon diesbezüglich, wenn ein Herb Dean zu dir sagt, noch einmal, dann ziehe ich dir einen Punkt ab. Ja, das ist ganz klar. Aber jetzt in dieser Diskussion verstehe ich sie nicht. Oder dass er sagt, dann ziehe ich dir den Löffel lang. Mhm. Kann natürlich auch sein. Und dann ist, weiß man, was Phase ist. Ja, auf jeden Fall das mit diesem einem Punktrichter, der sehr merkwürdig gescored hat. Ruben Najera hieß der irgendwie so. Der hat auch wirklich also eine Scheiße zusammengescored, wo man also sich manchmal an den Kopf fest, aber da kommen wir später noch dazu. Was noch ganz interessant ist, es gab mittlerweile schon ein Update bezüglich der Medical Suspensions für UFC 166 und da war ich ganz überrascht, also man kann gleich vorne wegschicken, für Dos Santos gibt es noch kein Update, der wird noch untersucht, aber Velasquez wird bis zum 18.04. gesperrt, denn angeblich hätte er sich einen Kieferbruch zugezogen. Das Interessante ist aber, dass sowohl Cain Velasquez als auch sein komplettes Team überhaupt nicht wissen, von was die Commission da spricht. Die sagen, der Typ ist fit, der hat keinen Kieferbruch. Bei der Pressekonferenz, vor jeder Frage, beziehungsweise vor jeder Antwort auf eine Frage, hat er immer erst gemacht, so. Also er hatte Schwierigkeiten beim Reden. Der Typ stand gerade 25 Minuten in einem extrem harten Kampf. Ich kann es verstehen. Aber warum soll er jetzt nachträglich sagen, ich habe keinen Kieferbruch? Das macht für mich wenig Sinn. Und ich glaube auch nicht, dass Cain Velasquez mit einem Kieferbruch danach auf seine After-Fight-Party geht und so. Da war er doch definitiv, ich glaube, dann begibst du dich schon in ärztliche Obhut. Also das Ganze ist ein bisschen komisch. Velasquez bis zum 18.04. keine Freigabe wegen Kieferbruch. Das Team und er sagen, mir geht's gut, ich habe nichts. Das finde ich dann schon irgendwie auch ein bisschen. Man könnte mal nachhaken. Ja. Ist schon komisch. Was sonst noch? Ja, Diego Sanchez wegen seiner Cuts habe ich mir auch irgendwas aufgeschrieben, wie lange der gesperrt ist. Es war aber überraschend kurz. Okay. Ich habe zwar einen Link, aber es ist jetzt eigentlich. Es war alles nicht so besonders lang, bis auf. Versuche ich mal kurz hier doch den Link mir irgendwie rauszukopieren. Bis auf die Cain Velasquez-Geschichte, weil das ist natürlich schon heftig, bis zum 18.04. da jetzt weg zu sein vom Fenster. Ja, wieso? Als wenn er vorher angetreten wäre. Möglicherweise wäre es, aber du willst natürlich nicht gesperrt werden, wenn es keinen Grund dafür gibt. Also warum? Ja, sicher. Also das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Ich habe auch gleich die restlichen Jungs parat. Kann ich dir gleich noch ein bisschen was zu weiteren Pausen sagen. Also Diego Sanchez bis zum 18. Januar, das ist vertretbar. Oh Mensch, naja, kann ich mir gut merken. Das ist nicht allzu lange und die restlichen Jungs, von denen man schon weiß, liegen auch alle in diesem zeitlichen Rahmen. Also alle fallen nicht lange aus, bis auf Junior dos Santos, John Jordan, Tim Boach. Die sind bislang noch nicht terminiert, wann die wieder eine Clearance bekommen, kann man ja so sagen. Dann kommen wir zum nächsten Kampf, zum Co-Main-Event. Daniel Cormier, der besiegt Roy Nelson via Decision. Du hast es vorhin schon angesprochen, ich bin ein absoluter Daniel Cormier-Fan und der Typ ist einfach großartig. Sein Wrestling ist so outstanding. Seine Kämpfe wirken ab und zu ein bisschen langweilig, gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass der seinen Gegnern immer so extremst überlegen ist, dass einfach kein Duell auf Augenhöhe entstehen kann und es kommt einfach nie so eine Situation auf, wo das ganze Ding mal spannend wird. Der hat das Ding einfach im Griff. Absolut. Und goldiges Bild, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn es da die ersten Bilder auf Promiflash oder so gibt. Er möchte ja gerne im Beiwagen von der Harley Davidson, von Kane Velasquez dann mittuckern. Hast du es mitbekommen bei der Pressekonferenz? Ja, du bist hier unser Mann fürs, was ist denn das? Für den Boulevard? Kann ja, man sagen. Absolut. Ich freue mich da sehr drauf. Schönes Bild so in meinem Kopf. Ja. Das gibt mit Sicherheit ein schönes Bild. Der geht ja jetzt runter. Light Heavyweight ist jetzt nicht unbedingt eine neue News. Aber er hat schon gesagt, er möchte unter Umständen gegen Alexander Gustafsson antreten, nur nicht in Europa. Da hat er keinen Bock drauf. Begründung ist, das ist sein erster richtiger Weightcut und den möchte er einfach nicht in Europa, sprich mit so einer langen Reise und er muss ja auf einen ganz anderen Kontinent und so. Und da hat er nicht so Bock drauf für seinen ersten Weightcut. Und er hat jetzt so gesagt, naja, so ein Kampf gegen Little Nock oder so, das würde ihm gut gefallen. Und den könnte man ja dann auch in den USA machen. Und wie gesagt, er hätte auch kein Problem damit, gegen Alexander Gustafsson in den USA anzutreten. Nur ich persönlich würde seitens der UFC diesen Kampf jetzt nicht bringen. Ja. Weil aus meiner Sicht kannst du damit, oder hast du jetzt die Möglichkeit, zwei Contender für John Jones aufzubauen. Zum einen hast du Gustafsson, der definitiv sein Rematch bekommt. Ernstzunehmende Contender, muss man sagen. Ja, also... Ist ja nicht so einfach, Gegner für ihn zu finden. Ich muss jetzt dazu sagen, da schalte ich in Zwischenzeit einen Gang zurück, weil bei Gustafsson hat man auch nur von einer Übergangsgeschichte gesprochen. Man merkt, es kann immer passieren. Ist halt die UFC, ist MMA, da ist alles möglich. Aber, wie gesagt, ich würde da zweigleisig fahren, wenn ich die UFC wäre. Ich würde Gustafsson versuchen und Daniel Cormier zu etablieren, die dann eben John Jones 2014 herausfordern können. Mhm. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass Daniel Cormier John Jones ganz schön in Bredouille bringen könnte. Ich weiß nicht, ob es für einen Sieg reicht, aber es wird, glaube ich, der härteste Kampf für John Jones ever. Naja, müssen wir erstmal abwarten. Aber ich finde, das wird sehr, sehr interessant, weil ja John Jones sehr, sehr lange Arme hat, sehr, sehr lange Beine hat, also sprich eher aus der Distanz kommt. Und Daniel Cormier ist ja eher ein bisschen kompakter gebaut und geht ja eher übers Wrestling. Sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Ja, ja, er hat ja schon gegen solche großen Leute bei Strikeforce-Matches bestritten und hat da auch brilliert. Also das ist schon ein Ausnahmetalent. Wahrscheinlich der beste Wrestler im MMA-Business aktuell und auch sonst das wird eine Hausnummer werden für John Jones und dazu der Gustafsson-Kampf, der ja auf jeden Fall kommen soll. Ich würde da zweigleisig fahren und vielleicht wirklich sowas machen wie Daniel Cormier gegen Little Nock. Was ich nicht machen würde, was auch schon diskutiert wurde, ist ein Kampf gegen Phil Davis, wobei für Wrestling-Fans könnte es interessant werden. Beide sind gute Wrestler. Aber ich weiß nicht, dann hast du auch wieder die Gefahr, dass Phil Davis da irgendwie so ein Lyoto Machida-Ding hinlegt. Ach, ich weiß nicht. Also Phil Davis hat mich einfach noch nicht so überzeugt, dass ich den gegen Daniel Cormier sehen will und gegen Little Nock. Das wird mit Sicherheit eine interessante Geschichte. Und vielleicht ist das dann sozusagen nur das Einfallstor für Daniel Cormier. Weil ich glaube jetzt nicht, dass er nach einem Kampf, man weiß es nicht, ob er vielleicht nach einem Kampf dann schon einen Titelkampf bekommt im Light Heavyweight Business. Also bis jetzt fehlten da ja wirklich, wie du schon gesagt hast, die Gegner für John Jones. Und jetzt hast du plötzlich Minimum mal zwei mit Gustafsson und DC. Und du weißt jetzt natürlich noch nicht, wie sich Teixeira macht. Das kann ja auch noch, könnte unter Umständen ja auch noch gefährlich werden für John Jones, obwohl ich da mal drei Fragezeichen machen will. Naja, es wird kein Durchmarsch. Der Typ ist seit Ewigkeiten ungeschlagen, hat Knockout-Power, ist mit Sicherheit nicht der Favorit oder sowas. Aber ich würde jetzt wirklich nicht so weit gehen und sagen, dass er absolut keine Chance hat. Ach, Quatsch. Das ist bei so einer Vollkontaktsportart, hat jeder eine Chance gegen jeden. So sieht's aus. Dann Gilbert Melendez gegen Diego Sanchez. Habe ich gesehen übrigens den Kampf. Melendez gewinnt via Decision gegen Sanchez. Aber Ricky, tut mir leid, aber brauchen wir da jetzt noch großartig was zu sagen? Ja. Hört einfach die letzte Ausgabe an. Ja, dazu möchte ich nochmal was sagen. Denn ich habe ja auch große Töne gespuckt. Fight of the Year und Pipapo. Mit Sicherheit unheimlich unterhaltsam. Alles klar. Aber im Endeffekt war es eine sehr, sehr einseitige Angelegenheit. Jetzt bist du aber echt ein doofes Schwein. Es ist aber so. Ich finde, das hat der Kampf nicht verdient, was du jetzt über ihn sagst. Ich finde, es ist ähnlich, wie der Typ da bei der Pressekonferenz gesagt hat, maybe the fight of the century. Kann ich nur sagen, ich habe... Maybe. Okay, maybe. Geschichte. da möchte ich auch gar nicht intervenieren. Aber es war unheimlich einseitig. Du siehst es einfach schon, wie Melendez und wie Sanchez aussehen nach dem Kampf. Melendez sah wie aus dem Ei gepellt aus. So sieht's aus. Und Sanchez hatte im Endeffekt wirklich nur diese 15, 20 Sekunden, wo er mal irgendwie in dem Kampf mitgespielt hat. Den Rest der Zeit war Melendez Sanchez klar überlegen. Also gar keine Frage, Sanchez hat halt einfach ein unheimliches Kämpferherz. Ähnlich vielleicht wie JDS, vielleicht sogar noch mehr als JDS. Ähnlich wie Benson Henderson. Ja, wenn er mit seinem Kind Mikado spielt. Aber es fehlte für mich hier im Nachhinein wirklich so ein bisschen die Competition für Melendez. Ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass der Kampf nicht... Das war der Hammer, einfach diesen Kampf angucken zu können. Aber ich kann jetzt nicht... Ich muss da wirklich für mich so ein bisschen zurückrudern. Ich kann nicht davon sprechen, dass es der größte Kampf aller Zeiten war oder sonst irgendwas, wenn das so unausgeglichen war. Und das war's. Also Melendez war halt einfach haushoch überlegen in diesem Kampf und hat Sanchez zusammengedroschen, muss man so sagen. Es gab diese 15 Sekunden, habe ich gerade eben schon gesagt, und das war's. Deswegen, mit Sicherheit ist das ein Kampf, den man seinen Kumpel mal zeigen kann, wenn man sagen will, hier, guck mal UFC, und der sagt, nee, das ist doch eh nur Scheiße, dann zeigt man mal diesen Kampf und unter Umständen macht's dann Klick. Aber ja, ein bisschen einseitig für Fight of the Century war es für mich dann schon. Ich sehe es nicht ganz so einseitig, denn schließlich haben wir in unserer Fight-Ausgabe noch darüber diskutiert, oder beziehungsweise hast du mir ja die Frage gestellt, ob eventuell in der dritten Runde Diego Sanchez 2 vor war. Also ich sehe es nicht ganz so eindeutig. Ja klar, die Frage habe ich dir gestellt. Das ist natürlich nicht meine Überzeugung zwangsläufig, dass ich gehe sogar so weit, dass die Frage berechtigt war. Naja, genau, aber ich gehe sogar so weit, wenn du den, das ist, was ich jetzt mache, ist ein bisschen Erbsenzählerei, aber sei jetzt kein Korinthenkacker bitte, aber ich gehe jetzt sogar so weit, wenn du diesen Knockdown rausnimmst, ist das eine Melendez-Runde. Also, weißt du, wie ich meine? Ich meine, klar, das ist halt passiert, du kannst es nicht rausnehmen, deswegen ist es einerseits Bullshit, aber was ich damit sagen will, ist, dass auch die dritte Runde, die war natürlich einfach von dieser ganzen Atmosphäre geprägt und natürlich dann auch von diesem Knockdown von einem unglaublich kämpfenden Diego Sanchez, aber es waren wirklich nur diese 15, 20 Sekunden. Den Rest der Runde waren also 100% Melendez-Runde und geht natürlich trotzdem an Diego Sanchez, gar keine Frage, aber ich meine nur, er hatte einfach viel zu wenig gezeigt, um hier ernsthafte Competition darzustellen. Also wenn du mal Lust hast, da noch irgendeinen Kampf zu gucken, dann versuch den Kampf anzugucken, vielleicht sogar ohne Ton, weil ich glaube, der spielt da auch noch ein bisschen mit rein, weil Joe Rogan, dem ist, glaube ich, dreimal die Samen leider geplatzt da während dem Kampf, weil er da so einen Überstau sich gebildet hat. Ich möchte den Kampf auch überhaupt nicht schlecht reden oder kleiner reden. Der Kampf war großartig, aber es war eine sehr, sehr, sehr einseitige Angelegenheit. Gebe ich dir absolut. Dennoch hat mich der Fight von A bis Z, von Runde 1 bis 3 komplett gehuckt. Da gebe ich dir auch wieder recht. Das möchte ich überhaupt nicht abwägen. Kann auch eventuell zu deinen Beweggründen auch nichts dagegen sagen, hast du mit Sicherheit völlig recht, aber da muss ich wirklich so ignorant sagen, ist mir scheißegal, Ricky. Naja, wenn man darüber diskutiert, wie großartig der Fight ist, musst du natürlich so ein paar Aspekte mit einfließen lassen, um ihn dann auch mit anderen Kämpfen zu vergleichen. Weil ich habe dich ja auch danach gefragt, Gustafsson gegen Jones oder Melendez gegen Sanchez. Stehe ich immer noch heute hinter. Jaja, du, ich möchte das ja auch nicht, ich möchte hier auch nicht auftreten und behaupten, dass es Quatsch ist. Aber rein von der Competition her kann dieser Kampf natürlich nicht mit Jones und Gustafsson mithalten. Ja, also weil halt hier ein Kämpfer 3 Runden lang den anderen verdroschen hat. So, aber wie er das gemacht hat und wie der andere dennoch dagegen gehalten hat, ist natürlich wieder outstanding und wieder erwähnenswert. Gar keine Frage. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe den Kampf mittlerweile nämlich nochmal angeschaut. Und da ist mir das dann erst so richtig aufgefallen, dass es enorm einseitig war. Aber gut. Da würde mich mal interessieren, was die 3-4 Hörer denken. Aber naja, eigentlich interessiert es mich doch nicht. gut, dass ich den Kampf einmal aus der Sanchez-Corner-Perspektive geschaut habe, habe ich bei unserer kleinen feinen Aufnahme gesagt. Ist immer hochinteressant, also das kann ich nur jedem empfehlen, auf UFC.tv sich mal in so eine Ringecke zu begeben und sich das Rumgeschrei anzuhören. Das ist wirklich teilweise hochinteressant. Und was ich natürlich auch wieder passend zu Diego Sanchez sehr gut fand, dass er als allererstes danach gesagt hat, er möchte 5 Runden und ein Rematch. Mhm. Kann ich mir sogar vorstellen, dass das interessant werden könnte, 5 Runden und ein Rematch zwischen den beiden. Ja. Und die Geschichte mit Gustafsson, Jones oder Sanchez, Melendez haben wir angesprochen. So wie es aussieht, wird es für Melendez so weitergehen, dass er auf den Sieger von, was war das, Fox, UFC und Fox 9 oder 10, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall von Sacramento, dass er auf den Sieger Pettis Thompson trifft und unter Umständen haben wir dann schon das Duell Pettis gegen Melendez. Wenn nicht, gibt es Thompson gegen Melendez ein weiteres Mal. Aber gut, darauf hätte ich Lust. Pettis gegen Melendez, das ist so das, für was ich an dieser Stelle plädiere. Ich hoffe, das kommt zustande. Für mich sind das die beiden stärksten aktuell im Lightweight. Du siehst es mit Sicherheit ein bisschen anders. Aber gut. Ja, wird mit Sicherheit interessant werden. Sollten die beiden aufeinandertreffen, ja? Ich würde aber auch gerne, wird es mit Sicherheit in ein oder zwei Jährchen mal geben, die das Aufeinandertreffen zwischen Anthony Pettis und Diego Sanchez. Ja, könnte, also auch Diego Sanchez. Weißt du, das Tolle an Diego Sanchez, dass er immer Kämpfe abliefert, wo er bis aufs Blut kämpft und sich da durchrammelt einfach. Und das ist das Tolle an Diego Sanchez. Du kannst ihn wahrscheinlich gegen jeden in den Oktagon stellen und du wirst nie einen langweiligen Kampf bekommen. Da bin ich mir sicher. Ich habe mir auch nochmal diese Geschichte angeguckt, dieses Footage nach dem Fight, nach dem Event im Lockerroom. Und da hat Dana White auch nochmal gesagt zum Diego Sanchez und auch zu Diego Sanchez's Corner: Ihr seid Gewinner. Egal, was die Scorecards sagen, ihr wart heute Gewinner. Ja, das ist ja auch absolut richtig. Also das, klar, kannst du auch wenig dagegen sagen, nachdem man sich so durchgekämpft hat. Die Frage ist, wie geht's weiter für Diego Sanchez? Ist natürlich schwer zu sagen, weil, wie gesagt, da komme jetzt ich wieder mit meinem Argument, dass er außer ein großes Herz relativ wenig hier bewiesen hat. Er ist nicht in den Top 10 gerankt. Sprich, entweder du versuchst ihn jetzt aufzubauen oder du versuchst über ihn jemand anders aufzubauen. Irgendwie kann ich mir nur diese zwei Wege vorstellen. Also du kannst natürlich jetzt jemanden nehmen, der gerade auf dem Sprung ist, vielleicht oben in die Top 5 zu rutschen, stellst den gegen Thiago Sanchez und der kann da brillieren und einen interessanten Kampf bieten. Oder du versuchst halt Thiago Sanchez zu pushen, indem du ihm jetzt vielleicht so ein paar Gegner gibst, die zwar gut sind, aber die er schlagen können sollte, so muss man es ja sagen. Das ist ja relativ dann immer noch Spekulation, ob er das auch schafft. Aber ich bin mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Das Wichtigste ist mit Sicherheit, dass er jetzt erstmal verletzungsfrei bleibt. Der war ja lange verletzt. Von daher, ich glaube, das ist jetzt erstmal das Wichtigste und alles andere kommt dann vielleicht von ganz alleine. Müssen wir mal abwarten. Dann gab es den Kampf Gabriel Gonzaga gegen Sean Jordan. Vor dem Kampf habe ich wirklich Angst gehabt. Mir zitterten die Knie. Aber das Ganze hat sich dann relativ schnell verflüchtigt. Schon bei den Weigh-ins habe ich gedacht, selbst wenn der Kampf langweilig ist, Gabriel Gonzagas Bart ist dafür großartig. Absolut, Weltklasse. Und seine körperliche Verfassung hat mich auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich habe das Gefühl, dass er so gut schon lange nicht mehr aussah und in Shape war. Ganz kurz was zu diesem Bart, das war ganz interessant. Eigentlich wollte er ihn am Samstag oder am Freitagabend oder am Samstag früh abrasieren. Aber er hat Ariel Helwani ein Interview gegeben und da hat er das erzählt. Und das hat dann die Runde auf Twitter gemacht und alle wollten, dass Gabriel Gonzaga diesen Bart behält. Und schön. Gabriel ist einfach ein Mann vom Volk und ich finde auch ein sehr sympathischer Mann vom Volk. Ja, ich würde aber auch eher sagen, es ist ein recht einfach gestrickter Mensch. Ist ein netter Typ einfach. Und hat diesen Bart dran gelassen. Ja. Meine Befürchtungen, wie gesagt, Gott sei Dank wurden nicht bestätigt, war nicht der langweiligste Kampf auf der Card. Hat auf der Pressekonferenz noch bestätigt, dass Ken Velasquez möglicherweise der stärkste Heavyweight zurzeit ist und ihn wohl man so leicht nicht besiegen kann. Kann man natürlich nur beipflichten. Muss man so sagen. Frage ist, wie geht's für Gabriel? Könntest ihn jetzt gegen, also was ich wirklich interessant finden würde, gegen Junior dos Santos stellen? Ja, weil ja, den sollte JDS besiegen können. Und andererseits könnte Gonzaga damit vielleicht oben reinrutschen. Denn die Heavyweight Division ist ja jetzt nicht sonderlich übervoll, sag ich jetzt mal. Und wird auch nochmal geschwächt, weil Daniel Cormier weg ist. So sieht's aus. Oder, was für mich auch Sinn machen würde, wäre ein Kampf gegen Roy Nelson, der ja auch so ein bisschen der Gatekeeper ist. In der UFC, in der Heavyweight Division. Sprich, wenn Gonzaga den besiegen kann, dann kannst du vielleicht damit kommen, dass Gonzaga auch einen Platz unter den Top 7 oder so verdient hat. Deswegen, ich bin mal gespannt, was sie mit Gabriel Gonzaga in der nächsten Zeit anfangen werden. Roy Nelson hat mich aber extremst enttäuscht. Das, ich finde, das ist wirklich schwer zu bewerten, wenn du gegen Daniel Cormier im Octagon ein Match bestreiten musst. Ich finde es wirklich schwer, weil der seinen Gegnern so abartig überlegen ist. Wobei Roy Nelson ja behauptet hat, dass der gute Daniel Cormier nicht zum Kämpfen in Octagon gekommen ist und einfach praktisch kein Fight abgeliefert hat. Ist natürlich schwierig, wenn man dann so aussieht wie Roy Nelson danach. Also, das zu behaupten, dass hier, vielleicht hat er es einfach nicht mitbekommen. Vielleicht war DC zu schnell für ihn. Könnte natürlich sein. Könnte sein. Ja, John Dodson besiegt Montagu. Dodson startet, fand ich, ein bisschen verhalten. Ja, war ein bisschen ruhiger. Man hat gedacht, es geht sofort rund, wie man es gewohnt ist von den ganz leichten Jungs. Aber dann habe ich mir überlegt, Dodson hat seit Anfang Januar oder seit Ende Januar, ich weiß, aber auf jeden Fall seit Januar keinen Kampf mehr bestritten. Könnte natürlich gewesen sein, dass er so ein bisschen Ringrost angesetzt hat. Wenn das Ringrost sein soll, ne, ich zitiere nur Dana White. Da möchte ich gar nicht wissen, wie es ist, wenn er richtig mal in Schuss ist. Naja, du kannst ja jetzt nicht den ganzen Kampf dafür hernehmen. Ich meinte ja nur den Beginn der ersten Runde. Ich meine, die Linke, also da, die war schon ja, nicht von schlechten Eltern. Ich rede jetzt hier vom Beginn der ersten Runde. Da hat er einfach nicht, da war er nicht so dynamisch und schnell. Der hat er einfach mal auch ein bisschen abgewartet. Kann natürlich genauso sein. Aber es kann auch daran liegen, dass er einfach noch so ein bisschen sich den Trainingsstaub abschütteln musste oder keine Ahnung, irgendwie so. Weil das ist mir sonst bei Dodson so noch nicht aufgefallen. Normal ist es immer einer, der volle Pulle geht. Wobei er auch clever ist, muss man dazu sagen. Also, das hat man dann gemerkt, er hat ja Montagu zuerst mal so ein bisschen angerockt, möchte ich mal sagen. Da hat er der Ref noch laufen lassen. Kannst du dich erinnern? Ja. Das war sehr, sehr gut gemacht. Also so sollte das eigentlich auch aussehen. Und dann hat aus meiner Sicht Dodson genau das Richtige gemacht. Er hat nichts überstürzt und hat einfach auf die Chance im K.O. gewartet. Und das ist ihm dann auch mit einem großartigen Knockout gelungen. Ich war wirklich beeindruckt von John Dodson. Ja, klar, absolut. Auch sehr sympathisch. Und ja, der geht mir, ja, das ist nicht so mein Ding. Ist mir zu kasprig. Geht mir zu sehr auf die Eier. Mit seinem, weil er zu viel rumfreut sich dann im Ring, oder was? Dieses Rumgehüpfe und dieses Überdrehte, das ist mir zu anstrengend. Bin ich gut. Ja, gut. Du siehst, da sind ja die Fronten schon geklärt. Und unter Umständen könnten wir das dann vertiefen, wenn Dodson irgendwann auf seinen nächsten Gegner trifft. Er möchte jetzt diesmal nicht so lange warten. Das ist auch eine sehr merkwürdige Geschichte. Er wollte ja schon viel früher wieder kämpfen, aber die UFC hat ihm keinen Kampf offeriert. Und Dana White hatte danach dann auf der Pressekonferenz auch gesagt, seht ihr, und ihr behauptet immer, wir entlassen Leute zu Unrecht, wir haben einfach viel zu viele Leute. Könnte man natürlich auch sagen, ja, du Penner, es ist unser Problem, ihr habt sie doch eingestellt. Ja. Also von daher ist es ein bisschen fragwürdig, wenn Dana White damit argumentiert, dass die Kämpfer keine Kämpfe bekommen, weil die UFC zu viele Kämpfer hat. Dann frage ich mich, tja, was läuft da wohl schief? Das ist völlig richtig. Aber ich glaube, ich bin aber auch felsenfest davon überzeugt, dass man viele Kämpfer braucht, weil es ist einfach eine Sportart, der unpredictable ist, und da kann man ruhig schon mal ein halbes Jahr ausfallen. Und ja, aber jetzt aktuell sind zu viele. Es sind, glaube ich, wirklich zu viele. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Wenn es dann nächstes Jahr 56 Events in Brasilien gibt, dann muss man da vielleicht noch bei Flamengo Rio de Janeiro irgendwie welche abziehen. Da gibt es ja, glaube ich, auch so welche, die dann ist das nicht in der brasilianischen Liga, wo es den ein oder anderen Kampf dann doch auch mal so richtig, also zwischen Fan und Mannschaft gibt? Ja, oder zwischen zwei Mannschaften auf dem Platz, ohne Ball. Das ist auch in der Türkei auch manchmal so schön. Okay, gehen ja auch nach Istanbul, von daher. Ja, wie geht's weiter für John Dodson, ist die große Frage. Scott Jorgensen habe ich mir gedacht, ein möglicher Kandidat, Ian McCall. Wenn Lineker jetzt das Ding gewinnt am Samstag, könnte das ein Kandidat werden. Moraga ist vielleicht ein Kandidat. Also es sind schon noch ein paar Leute da, aber im Endeffekt finde ich, ist in dieser Flyweight Division das relativ übersichtlich. Das ist Mighty Mouse, John Dodson und Benavides und das war's dann eigentlich schon. Stimmt, Ian McCall ist eigentlich auch nicht ernst zu nehmen, ne? Ich weiß nicht, so weit würde ich jetzt vielleicht noch nicht mal gehen. Da ist schon noch Potenzial da, Entwicklungspotenzial vor allem. Aber aktuell sehe ich die anderen drei schon ein bisschen weiter vorn als Ian McCall. Was natürlich eine gute Möglichkeit wäre für McCall, sich da vorne mit einzumischen, wäre natürlich ein Sieg gegen Dodson. Warum nicht? Deswegen, ja, vielleicht machen sie sowas. Aber auch ein Fight, den würde ich befürworten. Ja, auch Moraga, John Moraga wäre mit Sicherheit auch eine interessante Sache. Und John Lineker natürlich auch. Deswegen, ja, also es gibt noch ein paar Möglichkeiten, finde ich, für John Dodson. Merkwürdig, oder? Die leichteste und die schwerste Gewichtsklasse sind fast die uninteressantesten. Naja, die Lightweight Division ist halt, die Flyweight Division ist halt ganz, ganz oder relativ neu, die gibt's noch nicht lange. Und die ist einfach noch nicht so stacked, sagt man, glaube ich, dazu. Und da fehlt halt einfach noch so ein bisschen die Tiefe. Das ist absolut richtig. Und bei der Heavyweight-Geschichte habe ich immer so das Gefühl, dass die Leute, die die Agilität, Schnelligkeit und so haben, um ein guter Heavyweight zu sein, gehen dann oft auch ins Light Heavyweight. Ich meine, ein John Jones könnte halt auch ins Heavyweight gehen. Mhm. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, das ist der Superfight, den man sehen will. John Jones gegen Cain Velasquez. Das ist, ja, den wird es nicht geben. Das kann man so nicht ausschließen. Also es ist eigentlich relativ klar, dass John Jones irgendwann definitiv mal ins Heavyweight überwechseln wird. Echt? Ist das so? Ja, ja. Wenn der seine Rekorde da gesettelt hat im Light Heavyweight, dann geht der hoch. Definitiv. Da bin ich mir sehr sicher. Also das ist ja schon lange auf dem Zettel, sage ich jetzt mal. Und er wird ja, glaube ich, auch nach jedem Kampf darauf angesprochen, ob es jetzt dann endlich hochgeht. Also das ist was wir sehen werden. Möchte ich nicht haben. Ja, ich schon. Würde mich interessieren. Den Fight würde ich... Nee, grundsätzlich. Also ich glaub, John Jones im Heavyweight, das stelle ich mir schon auch nochmal sehr interessant vor. Ich glaube aber nicht, dass wenn John Jones dann im Heavyweight ist, dass dann Cain Velasquez auch noch World Champion ist. Was nicht bedeuten kann, dass es natürlich den Fight dann nicht geben kann. Aber ich würde es mir schon wünschen, dass es dann auch ums Gold geht. Ja, müssen wir mal abwarten. Also ja, das ist richtig. Da können wir nur das berühmte Kästchen Tee trinken. Interessant wäre es mit Sicherheit. Dann kommen wir jetzt bei den Prelims an. Tim Boach besiegt TJ, heißt er, Soloway. Oder? Ist er TJ? Er hieß, glaube ich, TJ. Das hast du dir keine Notizen gemacht. Wieso? Warum, du dummes Schwein? Doch, ich habe mir Notizen gemacht, tut mir leid. Ja, also auf jeden Fall, da ist natürlich erwähnenswert diese Stiche ins Auge von Dalloway gegen Tim Boach. Zweimal kurz hintereinander. Ja, das ist auch so eine Diskussion, die wird ja in letzter Zeit des Häufigeren geführt. Muss man da was an den Handschuhen ändern? Joe Rogan dreht ja immer völlig ab. Dalloway. CB, genau, so hieß er. Nicht TJ. Joe Rogan läuft ja immer völlig feucht, wenn es darum geht, neue Handschuhe zu entwickeln. Naja, es geht ja darum, dass die Kämpfer, um diese Distance auszutesten, so die Finger praktisch nach vorne strecken. Und dadurch gibt es diese Stiche ins Auge mit den Fingern. Ja. Was war das mit Joe Rogan und neuen Boxhandschuhen? Und Joe Rogan, ja, es ist schon länger ist bekannt, dass die UFC versucht, irgendwelche Handschuhe zu erfinden, die es ermöglichen, die Fingerspitzen zu grappeln und dennoch die Kämpfer vor so Augengeschichten zu schützen, was natürlich sehr, sehr schwierig ist. Mm. Und Joe Rogan ist einer, der womit am lautesten für diese neuen Handschuhe versucht, Werbung zu machen. Aber ich glaube, du könntest dieses Problem auch relativ einfach aus dem Weg räumen, indem du strikter Strafen dagegen verteilst. Ja. Also einfach die Vorstellung, einmal in die Augen des Gegners ist ein Punkt Abzug und beim zweiten Mal bist du disqualifiziert. Bin ich mir relativ sicher, dass dann, wenn sich zwei im Oktagon gegenüberstehen, in so einer Boxsituation, dass die Hände geschlossen halten. Ah, ich sehe sie gerade, ja. Und ich bin auch der, was siehst du gerade? Diese Boxhandschuhe. Nee, da gibt's noch keine. Das sind sogar mit so, wie als wenn du die Finger in so normale Handschuhe steckst. Nee, da gibt's, es gibt noch keine. Die UFC ist da die ganze Zeit am Überlegen, wie sie das machen können. Also da gibt's nichts, was bis jetzt entwickelt wurde und bereit liegt oder so. Jedenfalls nichts, was der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Vielleicht, was irgendwelche Boxhandschuhhersteller so anbieten, das kann schon sein. Aber seitens der UFC gibt es da nichts, was da den Regeln, sage ich jetzt mal, entspricht aktuell. Nur das Problem ist halt für mich wirklich, dass in der UFC da häufig Regeln, also prinzipiell schon mal Regeln, oft irgendwie sehr großzügig ausgelegt werden. Und wenn du hier ganz strikt vorgehst und sagst, ja, Junge, also zweimal ans Auge pieksen, dann bist du disqualifiziert, einmal ans Auge pieksen, bekommst du einen Punkt Abzug. Glaubst du nicht, dass das dazu beitragen könnte, dass die Kämpfer ein bisschen bewusster mit dieser Fingeraktion da umgehen würden? Das glaube ich schon. Ja, doch. Ja. Ich glaube, das könnte man machen. Und wie gesagt, nochmal, weil ich gesagt habe, dass da viel durchgehen gelassen wird in der UFC. Das ist mir auch aufgefallen, zum Beispiel die Geschichte, wenn sie sich am Käfig festhalten, um sich zu verteidigen oder so. Mhm. Erinnere dich mal an die Brazilian Card vor ein paar Wochen oder ein paar Tagen. Da gab es ja den Kampf zwischen diesen, was war das, Südkoreaner gegen Eric Silva. Wie hieß denn der Koreaner-Typ da? Ist ja auch egal. Aber kurz bevor er diesen Wahnsinns-Knockout-Punch da rauslässt, hält er sich am Oktagon fest und verhindert damit einen Takedown. Ah, okay, ja. Und das ist nicht erlaubt, oder was? Nee, wenn du in der Defensive bist, darfst du dich da nicht festhalten. Und Jong-Yong Kim hieß er. Okay, und ich finde, da sollten die Referees viel härter durchgreifen, weil es gibt ja die Regeln. Aber weißt du, das ist ja jetzt auch nicht so, dass, keine Ahnung, wenn du jemanden an Schienbein trittst beim Fußball, dass dann der Referee sagt, oder der Schiedsrichter in dem Fall sagt, naja gut, ich warne dich jetzt hier mal vor, beim nächsten Mal, da kriegst du dann eine gelbe Karte, sondern oder weißt du jetzt, oder beim Handspiel im Strafraum oder so, es gibt eine klare Regel, wenn er das sieht, dann bestraft er es. Mhm. Und das ist bei der UFC ja relativ, ja, das wird nicht so konsequent durchgezogen, glaube ich. Kommt mir jedenfalls oft so vor. Also ich glaube, da können sie einfach noch mal ein bisschen die Stellschrauben ein bisschen. Bestimmt auch dieses Abtasten, ne? Dieses Distance-Checken ist wahrscheinlich auch in Fleisch und Blut übergegangen, weil im Training werden sie nichts anderes machen. Ja, da haben sie halt Boxhandschuhe an. Und dennoch. Naja, aber doch nicht beim Ground-Game-Training. Nee, aber wenn sie Boxen trainieren und dieses Abtasten, dieses Distance, dann ja. Nee, aber ich glaube trotzdem, wenn du das weißt, dass du deine Hände hier verdammte Scheiße zuhalten musst, weil sonst bekomme ich einen Punkt Abzug oder werde sogar disqualifiziert, könnte es sein, dass das dazu beiträgt, dass die einfach gewissenhafter versuchen, das umzusetzen, mit diese Hände geschlossen zu halten. Weil ich glaube, das sind Nachlässigkeiten. Und man müsste mal, interessant wäre es mal zu sehen, ob das bei diversen Kämpfern verhäuft stattfindet oder gehäuft, besser gesagt, oder ob das ein durchgängiges Problem ist. Denn es gibt einfach ein paar Kämpfer, da fällt mir das nie auf. Und es gibt welche, da habe ich das Gefühl, da passiert es häufiger. Mhm. Es wäre die Frage, das dann erstmal herauszufinden, bevor ich das jetzt hier herausposaune. Wie auch immer. Ja, ansonsten, das ist vielleicht auch nochmal eine Geschichte, wo wir über das Scoring reden können. Also da hat ja ein Punktrichter, wie war das, 30 zu 26 oder irgendwie so? Nee, zwei haben sogar 29 zu 26 für Tim Boach. Oder warte mal, wie war denn das? Alle drei Runden für Tim Boach oder so. Irgendwie so eine Geschichte. Und ich fand wirklich, dass Dolloway bis auf die letzte Runde, oder nee, anders. Dolloway war für mich in der ersten Runde, die hat er für sich entschieden. Die zweite Runde ging an Boach, konnte man aber auch an Dolloway geben. Und die dritte Runde aufgrund des Punktabzugs würde ich sogar unentschieden werten. Mhm. Also wie da dieses Urteil zustande kam, ist mir auch ein Rätsel. Gott sei Dank hat es in dem Fall jetzt hier den richtigen erwischt, weil ja, mit diesen zwei Augenpieksern da hat er nicht verdient zu gewinnen. Lombard gegen Marquardt. Ja, da haben wir ja gedacht, dass der Lombard... Das war ja eigentlich so ein Do-or-Die-Fight schon für ihn, ne? Unter Umständen. Also er ist ja gerade eine Gewichtsklasse nach unten gegangen. Und übrigens mag er nicht so. Ist nicht so sein Ding. Mag er nicht so. Er wurde von Journalisten wurde halt gefragt, wie er sich denn da fühlt in der Gewichtsklasse. Denn war er jetzt erfolgreich endlich mal und dass es eine neue Gewichtsklasse für ihn war. Und hat er eigentlich keine Meinung dazu gehabt und hat dann einfach nur zu Dana White gezeigt, so was er davon hält, alten Tete. Nee, vor allem hat die UFC eine klare Ansage gemacht. Entweder er geht runter oder das war's. Ach so, und Dana White hat gesagt, na, ich finde den da gut, so. Ha? Bloß nicht wieder hoch oder runter oder sonst was. Also darum geht's eigentlich, dass er da wahrscheinlich nicht hin wollte, aber die UFC gesagt hat, entweder da oder gar nicht. Aber es war ja dann doch, fand ich, beeindruckend, dass Lombard so schnell Marquardt K.O. geschlagen hat. Es war zum ersten Mal, dass mich Hector Lombard in der UFC begeistert hat, muss ich wirklich sagen. Davor, der kam mit viel Vorschusslorbeeren in die UFC und konnte mich nie so richtig begeistern. Diesmal hat er es getan. Die Frage ist, was dieser Sieg wert ist, denn tja, das ist die nächste Frage im Endeffekt, wie es mit Marquardt weitergeht. Die letzten drei Kämpfe alle verloren. Überhaupt in den letzten 10 Kämpfen hat er nur 5-mal gewonnen. 5-mal verloren, das ist jetzt nicht unbedingt eine Bilanz, mit der man hausieren gehen sollte. Hm. Ich weiß nicht, ob da der Zug jetzt so langsam abfährt für Marquardt. Ja, mein Gott. Dann ist es halt so, oder? Ja, logisch. Aber ich habe mir natürlich ein bisschen mehr Competition erhofft. Also es war dann schon erschreckend, wie leicht er erneut besiegt werden konnte. Das muss man schon mal sagen. Naja, jetzt gut. Kommen wir zu meiner Herzensangelegenheit. Ja, Jessica Ai gegen Sarah Kaufman. Sarah Kaufman habe ich zum ersten Mal gesehen im Number-One-Contender-Kampf, wenn man das so nennen kann, bei Strikeforce. Dann ihr Kampf gegen Ronda Rousey. Und die beeindruckt mich immer wieder aufs Neue. Ja. Diesmal verliert sie gegen Jessica Ai via Decision. Und ja, ich denke mal, warum du sagst, deine Herzensangelegenheit ist relativ klar. Das ist das, was das komplette Internet sagt. Dieser Kampf ging irgendwie an den falschen Sieger. Absolut. Ich habe so ein bisschen Footage vorher geguckt vor dem Fight, habe mir angeguckt, dass Sarah Kaufman, ich glaube, Number 5 ranked oder sowas ist, ne? Das und kann sein, ja. Ich weiß es jetzt auswendig, ich weiß jetzt nicht mehr, auf welchem Platz sie da war, aber es könnte hinkommen. Ich glaube, das könnte sogar Platz 4 gewesen sein. Also das war eine der Nummer oder Top-Contender, sage ich jetzt mal, in der Bantamweight. Und die ist eigentlich auch schon, also wenn du die packst, Junge, das ist schon eine Ansage. Und es war ja auch eigentlich die Aussage von allen, die packt Ai nicht. Also Ai hat im Prinzip keine großartige Chance gegen Sarah Kaufman. Und das war ja ihr Debüt in der UFC. Und was ich auch mitbekommen habe, ist, dass wohl alle, einschließlich auch Dana White, gesagt hat, Jessica Ai, Daumen hoch, finden wir gut. Und das interpretiere ich jetzt für mich rein, dass alle gesagt haben, alle von denen ich so ein bisschen was gehört habe, die offizielle Position haben bei der UFC, fanden Jessica Ai gut. Ich glaube, es liegt halt daran, dass sie relativ gut aussieht, ne? Und nee, nicht nur. Die ist kein unbeschriebenes Blatt. Ja, und vor allen Dingen auch noch obendrauf auch noch Skill hat. Wie Sau. Die ist bei Bellator schon des Häufigeren als wirklich doch beherzte Kämpferin aufgetreten. Ja. Von daher wusste man schon, dass die was zu bieten hat. Und worauf ich aber hinaus wollte, ja, ist, weil alle ja gesagt haben, wir haben Ronda Rousey, so der Shit, vielleicht Face of the Company mit Johnny Bones und Dana. Das könnte aber vielleicht so der nächste Shit werden. Das könnte auch vielleicht das nächste epische Ding gegen Ronda Rousey sein. Und das vielleicht alles combined, so all diese ganzen Lobhudeleien über Jessica Ai, dass sich vielleicht dann die die Rundenzähler, wie heißen die nochmal, die Punktrichter, ja, so heißen die nämlich, sich dann gedacht haben, weil es war schon schweinemäßig knapp, ich habe Sarah Kaufman vorgesehen. Und dass sie sich dann vielleicht gesagt haben, oh Mensch, Debüt in der UFC, das sollte man eigentlich nicht verlieren, man sollte da vielleicht dieses Momentum, was jetzt aufgebaut wurde, mitnehmen und vielleicht, naja, komm, ein im Sinn, ach, guck mal, Jessica Ai, hier haben wir doch noch irgendwie hingemurschtelt. So kommt es mir ein bisschen vor, dass die Punktrichter gesagt haben, na, dann lassen wir mal die Jessica hier durch, winken wir sie mal durch. Ja, so ein die arbeiten ja nicht für die UFC. Also okay, von daher, die haben ja keinen Vorteil davon, wenn sie es so machen würden. Und es ist ja jetzt auch nicht so gewesen, dass man nicht hätte ihr zwei Runden geben können. Also ist ja jetzt wirklich nicht so gewesen, sage ich gleich dazu, ich habe auch Sarah Kaufman gehabt als Siegerin, aber Runde 1 würde ich Ei geben. Und die 2, ähnlich wie es Dana White sagt, war sehr knapp. Ich habe auch in der ersten Runde Kaufman auf meinem Zettel gehabt. Aber das ist, wenn es so eng ist, dann kann sowas passieren. Und ich glaube wirklich nicht, dass jetzt irgendjemand davon ausgeht, dass Jessica Ai jetzt nach Misha Tate dann als Nächste auf Ronda Rousey treffen wird. Das Nein, das habe ich auch nicht gemeint. Nee, aber du hast ja gerade unterstellt, dass man die so ein bisschen in diese Sphären heben möchte. Longterm-mäßig sehe ich das auch so. Wenn ja, da hast du halt noch deutlich stärkere Damen, die da, denke ich mal, vorher eine Rolle spielen. Also Sarah McMahon, wenn ich daran denke, mit Sicherheit ist auch noch Kat Zingano da. Dann hast du, die ist zwar jetzt noch nicht in der UFC, aber Holly Holm, die wird mit Sicherheit auch noch eine... Ist das die mal ein Mann war oder was? Nee. Wer war das denn nochmal? Mann war. Habe ich jetzt schon wieder einen Namen vergessen, aber die spielt keine Rolle. Okay. Also du hast da schon noch, und auch eine Liz Camus darf man auch nicht vergessen, auch wenn die schon gegen Ronda Rousey verloren hat, aber ich denke mal, die ist sofort wieder mitten in der Verlosung, sollte Rousey mal ihren Titel abgeben. Alexis Davis, weiß ich nicht, will ich auch noch nicht völlig vom Zettel nehmen. Also da ist schon Competition da und Jessica Ai hat 4 Kämpfe Vertrag mit der UFC, das sagt dann natürlich auch nochmal einiges über Long-Term-Plan aus. Ja. Wenn die UFC da irgendwas Längeres in Planung gehabt hätte, hätte man mit Sicherheit nicht nur, das sind im Endeffekt 1,5 Jahre. Also ja. 3 Kämpfe hast du schon, sagen wir mal, lass es mal 2 Jahre sein. Das sind 2 Jahre, 2 Kämpfe pro Jahr. Das ist nicht allzu lange, um da jetzt eine große Geschichte draus zu machen. Nö, ja, aber vielleicht auch ein bisschen kalkuliert von der UFC. Ja, gibt's halt bessere noch, deutlich bessere davor, die ja, man da sie ähnlich strecken. Einen besseren Arbeitgeber wird sie in diesem Metier nicht finden. Sie hat 4 Kämpfe, gewinnt sie alle 4, Vertragsverlängerung aber zu 100%. Ja, wahrscheinlich muss sie noch nicht mal alle 4 gewinnen dafür. Also gar keine Frage, solange du da eine gute Leistung ablieferst. Aber das ist ja, also ich weiß nicht, manchmal kommt mir das so ein bisschen so vor, also dann natürlich bei dir schon noch das Wrestling-Ding da mit eine Rolle spielt. Mit diesem Pushen und sich Leute raussuchen und so. Ich glaube, dass du da, dass da in erster Linie schon mal die Skills im Vordergrund stehen, die dich dahin bringen, wo du hin willst. Und das beste Beispiel ist Hennen Burrow für die ganze Geschichte. Den würdest du halt nicht da oben hinstellen, wenn... Also völlig recht! Das ist halt der Punkt. Also du kannst jetzt nicht sagen, nur weil die da einigermaßen nicht ganz so kacke aussieht wie jemand anders. Nee, das ist mir dann zu wenig. Also die muss jetzt erstmal abliefern. Erster Kampf war okay. Aber was ich nochmal dazu sagen möchte, vom Wrestling und so kommen, du musst schon das Total Package sein, um eine komplette Legende zu werden. Ich glaube nicht, dass wenn Bigfoot Silva... Ich weiß nicht. Es zählt, ey, wenn du im Oktagon unbesiegt bist und stell dir mal vor, ich kann mir nicht vorstellen, dass stell dir mal vor, Ronda Rousey zieht das Ding durch, gewinnt alle ihre Kämpfe in der ersten Runde via Armbar und redet aber sonst nur Stuss. Kannst du mir sagen, was du willst? Die wird trotzdem in die Geschichte eingehen als großartigste Kämpferin, die jemals in der UFC war. Also es zählen die Skills, glaube ich. Also es schadet dir mit Sicherheit nicht, wenn du dich verkaufen kannst. Siehe Chael Sonnen. Aber das, ja klar, aber das ist halt nicht das Einzigste und auch nicht das Wichtigste. Nein. Ich glaube schon, dass im Oktagon dann deutlich mehr zählt, als was deine Skills da sind, dich zu verkaufen. Klar, das hilft dir. Und Chael Sonnen ist das beste Beispiel dafür. Aber ist halt für mich ist habe ich jetzt selbst gemerkt, ist nicht das allerbeste Beispiel, aber ein sehr gutes Beispiel, wie ich finde, ist Damien Maia. Ist rundrum ist das eine dumme Sau, finde ich. Aber war immer sehr erfolgreich bis jetzt gegen Jake Shields. Aber der von A bis Z ist ein blödes Schwein. Aber der hat Abitur, Chris. Der hat ein Pocho auch. KJ Nunes besiegt George Sidoropoulos via Decision. Ja. Zuerst muss man ganz ehrlich sagen, ging's nicht so richtig ab. Das war auch ein bisschen undankbar, denn die Facebook-Fights waren allesamt großartig. Und dann kommst du da rein, praktisch zum ersten Mal wird was im Fernsehen übertragen von UFC 166 von dieser Veranstaltung und musst gleich abliefern. Aber ich finde, der Kampf hat sich richtig gemausert, ist richtig stark geworden. Interessant, KJ Nunes hätte seine Karriere beendet, wenn er diesen Kampf verloren hätte. Es ist halt das Ding, wenn du schon mit diesen Vorschusslorbeeren, möchte ich sie mal nennen, in so einen Kampf gehst, ich weiß nicht so richtig. Also es gibt so mal die Regel, sobald du über dein Karriereende nachdenkst, bist du nicht mehr zu 100% dabei. Ja. Bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Aber kurzum, KJ Nunes hat in diesem Kampf eine gute Leistung abgegeben. Gerade zum Ende der ersten Runde hat er mir richtig gut gefallen. Für mich dann Sudoropoulos in der zweiten Runde der bessere Mann. Und ja, in der dritten Runde hat sich das Ding dann KJ Nunes geholt. Für mich, ja, also für mich sind beide irgendwie keine Top 5 Lightweight Division Guys, sage ich jetzt mal. Wenn man dann Melendez, Sanchez, der ist jetzt auch nicht in den Top 10, Pettis dazu zählt. Hast du gerade ein Bild von, Entschuldigung. Ja? Hast du gerade ein Bild von Susan Sideropoulos vor dir? Von Susan Sideropoulos? Von George Sideropoulos? Nee. Wenn du dir den mal so genau anguckst, es könnte ein Gesichtsdouble von Al Pacino sein, der junge Al Pacino aus der Party. Sieht auch sehr kantig aus. Ne? Das stimmt schon. Das stimmt ja? Schon. Okay. Was vielleicht auch noch interessant war, dritte Runde, gab es ja fast, oder wurde ja Sideropoulos fast ausgenockt. Ja? Hat dann aber auch noch mal danach so einen extrem geilen Headkick gezeigt. Ja. Am Ende der dritten Runde. Also das war schon ein cooler Kampf, kann man wirklich sagen, was man will, hat mir richtig gut gefallen. Doch, hatte ich wirklich Spaß. Und auch hier wieder diese Pixar in die Augen-Geschichte, wobei es hier dann wirklich noch eher wirkte wie wirklich ein Versehen. Bei dem Boach gegen Dolloway-Kampf möchte ich das Ganze mal in Frage stellen, zumindest den zweiten. Ja, also das war mal wieder so eine Nacht, wo das vermehrt vorkommt, leider. Und, Chris, was mir auch aufgefallen ist, ach, wolltest du vielleicht noch was zu dem Kampf sagen? Nein, ich bin schockiert geradezu, dass KJ Nunes nahe bei einer Niederlage seine Karriere beendet hat, denn ich sehe es wie du. Er hat einfach eine großartige Leistung abgeliefert. Sideropoulos war aber auch ein roughes Missstück, du. Also ja, ganz im Ernst. Also gegen den fucking möchte ich nicht bitch im Käfig stehen. Jetzt muss ich dich fragen, weil, ich weiß nicht, hast du die Facebook-Files gesehen? Nein. Okay. Dann muss ich dich trotzdem fragen, war bei den Prelims, die du gesehen hast, gab es da diese tolle Bodenkamera? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich habe die, glaube ich, nur bei den Facebook-Fights gesehen. Das hat mich ein bisschen verwundert. Weißt du, diese große Kamera, die ich so geil finde. Ja. Ich habe die Bodenkamera definitiv gesehen. Okay, dann waren sie wahrscheinlich. Es kann aber sein, dass es der Fight aus den Prelims war, den sie da gezeigt haben. Auch sein. Der war von den das war Magna Ramadedov. Ja, es ist komisch, warum sie nur da die Kamera einsetzen, weil ich finde diese Kameraeinstellung großartig. Könnte man viel häufiger zeigen. Aber vielleicht ist das so eine, ist das irgendwie so eine Kamera von Fox Sports One oder so und die dürfen die nicht mitbenutzen oder weiß der Kuckuck, was es da für komische, Weißt du eigentlich, wie das funktioniert? Warum man nicht sieht, kein Käfig? Ja. Okay. Es kommen wir nicht hier im Loch im Käfig. Was? Ja, ja. Willkommen in der WWE. Facebook-Files. Nee, das ganz wird kurz einfach noch so weit hinten fokussiert, dass es vorneweg dass man es nicht mehr sieht. Weißt du, was ich meine? Geht einer mit dem Oktagon rein. Das ist doch so eine Schnürsenkelkamera. Aber das hat ja, ja. Adlan Amagov besiegt TJ Waldberger via KO. Was für ein KO das auch war. Also unfassbar. Ja, wir haben es vorhin schon angesprochen, dieses Problem, dass auch Waldberger ähnlich wie Sean Jordan da viel zu viel kassiert hat. Hätte nicht sein müssen, aber Amagov, einer dieser Russen, die man definitiv auch mal im Auge behalten muss. Darf ich mir kurz Red Bull holen? Der wirkt, geh dein Red Bull holen. Der wirkt wirklich großartig. Ferguson mit seinem Comeback gegen Rio gewinnt das Ding via Dark Choke. Joe Rogan hat das so ein bisschen schon angedeutet, dass Ferguson ein Meister des Dark Chokes ist. Und das fand ich auch. In diesem Kampf war das wieder gut zu sehen. Ich habe das gar nicht mehr so auf der Karte gehabt, dass der da so stark ist mit dieser Submission, aber habe mir das später dann nochmal ein bisschen so zusammengesucht im ganz großen Internet und es ist wirklich so der Fall. Er ist wirklich, wirklich ein großartiger Fighter und ich hoffe, dass er jetzt einfach mal vom Verletzungspech verschont bleibt, dann kann das ein hochinteressanter Kämpfer werden. Ähnlich wie Andre Philly vom Team Alpha Male, das ist der Typ, der Jeremy Larson via TKO besiegt hat. Jetzt musste ich mal überlegen, wie war das jetzt nochmal ganz genau? Philly, der sprang ja ganz kurzfristig ein. Matt Grice verletzte sich, dann kam, habe ich vergessen, und 10 Tage vor UFC 166 hat man dann André Philly den Kampf gegen Jeremy Larson offeriert. Und das Krasse war, eigentlich sollte Philly in der 170 Pfund Division kämpfen. Ja, und 10 Tage bevor er diesen Kampf bestreiten musste, wog er noch 178 Pfund und hat dann innerhalb von 10 Tagen 30 Pfund abgenommen. Das kann aber auch nicht Sinn der Sache sein, tut mir leid. 148 Pfund hat zwar nicht die 145 geschafft, aber Dana White war natürlich schwer beeindruckt und hat ihm das Ganze nicht übel genommen. Und für André Philly war es halt einfach nur eine Chance, endlich in der UFC kämpfen zu dürfen, weil in der 170 Pfund Klasse wäre der Kampf nicht in der UFC gewesen. Ja, wie gesagt, ein weiterer Alpha-Male geil, der auch wieder ausnocken kann. Das ist großartig. Und es war dann zu diesem Zeitpunkt schon der zweite Facebook-Fight, der toll war. Und da sind wir eigentlich bei der Geschichte dieses Pay-Per-Views, dass es wirklich von oben bis unten durchweg nur geile Kämpfe gab. Selbst da, wo man sich so ein bisschen Sorgen machte. Horiguchi besiegt Dustin. Ich kann den Nachnamen nicht aussprechen. Wir TKO Punches. Pacu. Nee, der heißt nicht Pacu. Ich habe mir das extra noch versucht einzuprägen, als ich dachte, hast du in Lautschrift geschrieben. Der Kampf kommentiert wurde. Aber ich habe es mir leider nicht notiert. Nee, ich habe es jetzt. Er hat ja ein neues Studio. Schön. Aus dem Kopf hier. Ja, auch das wieder ein toller Opener, haben wir ja gerade eben schon gesagt. Ja, dann gab es ja schon in der zweiten Runde zum ersten Mal in der zweiten Runde diesen Knockout von Horiguchi gegen, wir sagen jetzt einfach mal, Dustin. Und der konnte sich dann aber noch wirklich stark wieder ins Match zurückkämpfen, muss ich wirklich so sagen. Und zum Schluss dann natürlich dritte Runde, Ground and Pound von Horiguchi gegen Dustin Park, heißt der, glaube ich. Dustin Park, genau, so heißt er. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend. Das war schon sehr beeindruckend, diese Veranstaltung, Chris. Ich glaube, da kann man auch so einen Strich drunter machen als großartiges Event. Punkt. Mhm. Punkt. Einfach Punkt. Ja. So. Dann haben wir UFC 166 wirklich von oben bis unten durchgesprochen. Zackig, zackig ging das aber. Und verdient hat es dieses Event, muss man dazu sagen. Mhm. Verdient hat es dieses Event. Ja. Gut. Übrigens, ich weiß nicht, ob das jetzt dann in der nächsten Ausgabe kommt. Kurze Frage an dich. Wirst du dir diese Road to the 20th Anniversary Geschichte auf Fox Sports 2 angucken irgendwie? Die Doku? Mhm. Ja, die werde ich wahrscheinlich schon mir angucken, ja. Also muss man ja mal gucken, wo man die gucken kann. Hm? Aber hört sich sehr interessant an. Ja, ich bin da jetzt noch nicht so auf dem Hype-Level, weil... Naja, das wird ja wahrscheinlich die Geschichte sein, ne? Ja, so richtig gehypt bin ich davon noch nicht, aber ja, ich werde es mir mit Sicherheit angucken. Kann man mal sagen. Schön. Ja, gut, das soll jetzt hier mal die 12. Ausgabe gewesen sein. Es war wirklich eine lange Ausgabe, aber es war auch unheimlich viel zu besprechen. War aber auch wirklich sehr, sehr schön. Ich hatte erneut nicht so viel zu erzählen. Ich hätte gerne mehr erzählen wollen, konnte aber nicht. Habe ich sie nicht zu Wort kommen lassen. Völlig richtig, Ricky. Du kannst ja jetzt nochmal, wenn du willst, dann gehe ich mir jetzt noch was zum Trinken holen, dann kannst du noch was erzählen. Nö, ich bin jetzt durch. Jetzt bin ich aber auch ein Stück weit eingeschnappt. Na ja, gut. So läuft's halt. Du musst dir schon das Wort nehmen, Chris. Nein, ist doch ein totaler Quatsch gewesen. Nee, war ja, schön. Ja, klar. Nachher machst du irgendwie wieder mit anderen irgendwelche Podcasts. Kenn doch die Scheiße. Hm. Ich habe mir übrigens derzeit, hab ich mir mal meine Favorite Fighter aufgeschrieben. Okay. Ist ja fast wie im Kindergarten hier. Gut, Chris wird sich jetzt noch so ein bisschen mit seinen Favorite Fightern Fantasy Matches zusammenstellen. Und morgen sind wir dann wieder für euch da mit einer kleinen Vorschau auf UFC oder UFN, sagt man ja, glaube ich, 30 in Manchester. Der unfassbare Klüller Lyoto Machida gegen Mark Munoz. Leute, holt die Kinder rein. In nur 2 Tagen geht's voll ab. Also, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Chris. Ja, achso, tschüss.